Und Herrn, ich kann nur hoffen, dass Sie es nicht als strukturell bedingten Missstand, als abuso strutturale dieses Seminars betrachten, dass ich bereits ein zweites Mal zu Ihnen spreche, also meine Machtstellung als einer der Koordinatori der Tagung missbrauche. Und noch eine weitere Captatio Benevolentiae. Das Thema, ursprünglich als Bischof und Klerus vor der Reformation, ist leicht erweitert worden um den Zusatz und Laienwelt, den Sie in dem Ihnen vorliegenden Exposé bereits vorfinden. Bei den Vorbereitungen hat sich herausgestellt, dass das die Sache wohl besser trifft. Ich möchte mich anhand einiger Beispiele mit der Ausübung der Disziplinargewalt und der Jurisdiktion des Bischofs in seiner Diözese befassen, vor allem mit den konkreten Zugriffsmöglichkeiten, die für ihn im 15. Jahrhundert bestanden. Das betrifft vor allem auch die Reformtätigkeit, die seit dem Konzil von Konstanz immer wieder in Angriff genommen wurde, eine immer wieder in Angriff genommene Aufgabe darstellte und als Aufgabe empfunden wurde. Es hätte nahegelegen, das Thema am Beispiel einer Diözese oder einer Kirchenprovinz abzuhandeln, also eine sogenannte Fallstudie vorzulegen. Daran fehlt es aber im Grunde nicht, und so entschloss ich mich, sie nicht um eine weitere zu vermehren, sondern lieber eklektisch vorzugehen und mit Material aus verschiedenen Diözesen und Kirchenprovinzen zu arbeiten, wobei es im Wesentlichen, jedenfalls das, was hier zur Sprache kommen wird, aus den Metropolitanverbänden, aus den Kirchenprovinzen Mainz, Salzburg und Köln stammt. Das empfiehlt sich umso mehr, als die Quellenerschließung, die Quellenedition für den Bereich, für die Zeitspanne, die hier zur Debatte steht, ganz ungenügend ist. Nur ein Beispiel, lediglich für das Bistum Konstanz, südlichste deutsche Bistum fast, nur für das Bistum Konstanz besitzen wir eine Regestenedition zur Geschichte der Bischöfe, die wenigstens unmittelbar an die Grenze zum 16. Jahrhundert heranführt, bis zum Jahr 1496. Für kein anderes deutsches Bistum ist Vergleichbares verfügbar, auch nicht für die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts. Noch schlechter steht es um die Quellen zum geistlichen Gericht, zur geistlichen Jurisdiktion. Und hier liegt die Krux bereits in der Überlieferung selbst, die spärlich und von Bistum zu Bistum sehr verschieden gelagert ist. Doch sind dies Dinge, die ich hier nur andeute, aber nicht weiter auszubreiten sind. Einige grundsätzliche Probleme des deutschen Episkopats des späteren Mittelalters habe ich bereits in der Einführung gestern zum Thema anzudeuten gesucht. Und ich möchte nun daran anschließend noch einige weiterführende, einleitende Bemerkungen machen. Es betrifft die bereits beschriebene Doppelnatur der Bischöfe als Seelenhirten und als Haupt ihrer Diözese einerseits und als Landesfürsten andererseits. Es liegt nahe, gerade diese Erscheinung, diese Doppelnatur, mit den Mängelerscheinungen der Kirche vor der Reformation in Verbindung zu setzen. Die Krise der spätmittelalterlichen Kirche beruhte zu einem großen Teil auf einer Krise der Seelsorge und dieser wiederum in erheblichem Maße auf einer Krise des Episkopats und des Klerus. So wie dieser letzte Satz, so könnte ein Standardsatz als Resümee des Forschungsstandes auf dem Gebiet lauten, und tatsächlich findet er sich wörtlich so in einem Aufsatz von Erwin Gatz in der Römischen Quartalschrift von 1982. Krise des Episkopats, das erscheint plausibel auf dem Hintergrund des Bischofsideals, wie es das Tridentinum gezeichnet hat. das Bischofsideal des Tridentinum, das es wiederum aus den Bischofsspiegeln namhafter Theologen und Reformer des 15. und 16. Jahrhunderts ableitete, wobei Johannes Gerson nur der früheste und vielleicht prominenteste unter ihnen ist. Dieses Ideal ist charakterisiert durch die Verpflichtung zur Predigt des Bischofs, die Verpflichtung zur Predigt, Visitation, Abhaltung von Synoden und selbst zur Individualseelsorge, persönlich durch den Bischof, nicht durch Vertreter. Die Cura Animarum, die bereits in Sessio 7 der Tridentiner Versammlung zum Ziel der Kirchenreform erhoben wurde, erforderte auch ganz besonders die Residenzpflicht des Bischofs, um die dann bekanntlich, Hubert Jedin hat es dargestellt, in den Jahren 1562 und 63 hier in Trient erbittert gerungen wurde. Diesem Bild des Tridentinums entsprechen die meisten Bischöfe des 15. deutschen Bischöfe des 15. Jahrhunderts nicht. Sie konnten ihm nicht entsprechen, weil ihre Wahl und Bestellung in der weitaus größten Zahl der Fälle nicht von ihren seelsorgerlichen Qualitäten abhing, sondern, ob sie nun durch freie Wahl der Kapitel oder durch Einfluss des Papstes oder des Kaisers erhoben wurden, diese Erhebung immer ein Ergebnis territorialer oder reichspolitischer Erwägungen und Kräftespiels war. Selbstverständlich gelangten gelegentlich Außenseiter auf Bischofsstühle, Nichtadelige sogar, wie etwa Johannes Ambundi, ein Gelehrter und Reformer, auf die Stühle von Chur und später Riga während des Konstanzer Konzils, oder Stefan Bodeker, ein Universitätsprofessor und Ordensmann von 1421 bis 59 als Bischof von Brandenburg. Sie erscheinen dann als die Reformbischöfe par excellence, denen die verweltlichten Gestalten der geistlichen Fürsten mit ihrem adelig ungeistlichen Lebensstil man gegenüberzustellen pflegt. Gestalten, unter denen die Reform zum Stillstand kam. Ein solches Bild ist so holzschnittartig gezeichnet und muss korrigiert werden. Selbstverständlich gab es im deutschen Episkopat solche Gestalten, wie die zuletzt genannten, wie etwa den Würzburger Bischof Johann von Brunn, 1411 bis 1440, der allgemein nur der böse Bischof von Würzburg hieß und den der Chronist des Bistums, Lorenz Fries, folgendermaßen zu charakterisieren müssen meinte: ein Kirchenräuber, ein Verschwender der geistlichen Güter, ein meineidiger, siegelbrüchiger Mann, ein Zerstörer des Gottesdienstes, ein ungehorsames, widersetziges Glied seiner Mutter der heiligen christlichen Kirche, ein unersättlicher Vergießer des menschlichen christlichen Bluts, ein Mordbrenner, ein unbarmherziger Zerstörer und Verheerer der Lande, Städte und Leute, ein heftiger Feind und Verfolger aller Tugenden und Ehrbarkeit, ein Schulmeister, Wirt und Vater aller bösen und verlaufenen Buben und Schelke, in welchem kein Glaube, Treu und Ehre, Gottesfurcht oder Frommheit war. Tatsächlich bedeutet seine Regierung einen Unterbruch in der kontinuierlichen Reformtätigkeit der Würzburger Bischöfe des 15. Jahrhunderts. Und dennoch, ganz still stand die Reform zu seiner Zeit nicht, sondern einige sehr wichtige Maßnahmen wurden gerade unter seiner Regierung getroffen. Aufs Ganze gesehen, das ist die Quintessenz daraus, aufs Ganze gesehen haben auch Bischöfe, deren persönliche Lebensführung vom tridentinischen Ideal, vom späteren tridentinischen Ideal, grundlegend abwich, dennoch Verständnis für die Anforderungen des bischöflichen Amtes gezeigt. Auch hier nur ein besonders eindrucksvolles Beispiel, dem manch andere zur Seite zu stellen wären. Wilhelm von Berg, 1399 zum Bischof von Paderborn gewählt, blieb während seiner ganzen Regierungszeit in diesem Bistum ohne Bischofsweihe, regierte gleichzeitig auch die Grafschaft Ravensberg, also ein weltliches Territorium, war nebenher noch Koadjutor in Osnabrück, fast unausgesetzt in Fehden verwickelt. Von Residenz in Paderborn war daher nicht die Rede. Verbrachte er die Jahre von 1402 bis 1406 in Gefangenschaft eines seiner Gegner, war also 4 Jahre aus dem Verkehr gezogen. Ja, im Jahr 1415 trat er, als das Herzogshaus von Berg auszusterben drohte, in den weltlichen Stand zurück, resignierte das Bistum und heiratete. Ein Musterbeispiel eines weltlich gesinnten Bischofs also. Und wiederum dennoch, gerade unter ihm, in einer Zeit, als die Reformimpulse des Konzils von Konstanz noch nicht wirksam waren, ist die Kirchen- und vor allem die Klosterreform im Bistum Paderborn energisch und offenbar auf sein persönliches Betreiben hin in Angriff genommen worden. Im Laufe des 15. Jahrhunderts scheint insgesamt bei den deutschen Bischöfen diese Haltung zugenommen zu haben. Verständnis und Einsatz für die Bistum- und Klerikerreform, Einsicht in ihre Notwendigkeit, auch wenn dies keine Konsequenz für die persönliche Lebensform zeitigte, die allzu sehr von der weltlichen Seite des Amtes geprägt war. Kirchenreform des 15. Jahrhunderts auf der Ebene der Diözese erweist sich also keineswegs abhängig von der Erfüllung des tridentinischen Bischofsideals, sondern von einer von diesem unabhängigen, aber immer häufiger anzutreffenden Einsicht in ihre Notwendigkeit. Die Durchführung blieb dem Apparat des Bistums überlassen, etwa dem Generalvikar als alter Ego des Bischofs und seinen Helfern, und ihre Durchschlagskraft bemaß sich an der Eignung dieses Personals für ihre Aufgabe, hing ab vom Gespür und Geschicklichkeit des Bischofs bei ihrer Auswahl. Der Fall Johanns von Würzburg zeigt, dass ein solcher Helferapparat auch imstande war, selbst längerfristige Ausfälle in Gestalt völlig ungeeigneter Bischofsgestalten zu überbrücken. Ähnliche Dinge hat heute Morgen ja bereits Herr Dr. Vitolo angesprochen. Es will scheinen, als habe die steigende Neigung des Adels zum Studium, wie sie sich seit dem 15. Jahrhundert bemerkbar macht, zu dieser Haltung beigetragen, wenngleich zur Erhärtung dieser Vermutung erst gründliche Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse des Episkopats im 15. Jahrhundert vorliegen müssten, als wir sie besitzen. Ganz sicher aber, so meine ich, hat die Vermehrung der Universitätsabsolventen, wie sie sich gerade auch für Deutschland aus den zahlreichen Universitätsgründungen der Schismazeit in Deutschland selbst und dann seit 1450 der Bildungsexplosion des 15. Jahrhunderts, wie Ernst Schubert vielleicht etwas übertreibend einmal gesagt hat, ergab. Hat diese Vermehrung der Universitätsabsolventen das Reservoir der Kräfte vergrößert, mit denen der Bischof jene wichtigen Ämter besetzen konnte, die wie das des Generalvikars, deren Vergabe wie das des Generalvikars ganz in seiner Hand lagen. Ich möchte betonen, dass ich in diesen Vermehrung der Bildungseinrichtungen um 1450 und der gleichzeitigen Erfindung des Buchdrucks ein wichtiges Strukturmerkmal des 15. Jahrhunderts sehe. Ich möchte Sie bitten, das immer im Hinterkopf zu behalten, ohne dass ich es nun immer regelmäßig bei einzelnen Dingen hinzufüge. Hier also scheinen sich positiver in den kirchlichen Verhältnissen anzudeuten, wo eigentlich strukturelle Mängel zu erwarten wären. Jedenfalls was die objektiven Möglichkeiten zur Durchführung kirchlicher Reformmaßnahmen im Sinne der Durchführung der Klerikerdisziplin betrifft. Wir werden bald sehen, wie weit diese Möglichkeiten reichten. Aber natürlich stehen dem auch Passiva gegenüber. Und zwar, was das Bild der Hierarchie im Verständnis des Kirchenvolkes anbetrifft. Je mehr sich das Bild des idealen Bischofs, der Literatur- und Bischofsspiegel, auf jene Züge hinbewegte, die ich vorhin skizziert habe, am Beispiel des tridentinischen Bischofsideals, und es bewegte sich unter dem Eindruck der Schriften Gersons etwa darauf zu, die Rezeption der Schriften Gersons in Deutschland ist ganz außerordentlich lebendig gewesen. Je mehr es sich darauf hinbewegte, desto mehr musste die Realität, die allen sichtbare Realität ungeistlicher Lebensführung, dem Ansehen der Hierarchie abträglich sein, auch wenn es sich objektiv um einen tüchtigen Bischof im Gewande des Landesfürsten handelte. Die Vorbildfunktion, die ihm und den Dignitären der Kirche zugedacht war, erfüllten sie nicht. Und eben dies scheint mir für die Herausbildung antiklerikaler Mentalität, die der Rezeption des lutherschen Kirchenverständnisses den Weg bahnte, wichtig zu sein, als einer der Faktoren dieser antiklerikalen Mentalität. Es gilt nun, die Einwirkungsmöglichkeiten, die Ergebnisse des Einwirkens des Bischofs auf Klerus und Volk seiner Diözese zu untersuchen, wobei nach dem bis jetzt Ausgeführten klar ist, dass der Bischof hier nur als Chiffre für Bischof plus Apparat steht. Ich möchte das an drei Beispielskomplexen tun. Zum ersten an der Praxis der Pfründen- und Benefizienvergabe, und zwar zum einen deswegen, weil gerade dieser Komplex zu den bekanntesten Phänomenen der spätmittelalterlichen Kirche gehört, zu den best erforschten und zu den am meisten diskutierten Gravamina der Zeit selbst. Zum anderen aber, weil er mir sehr deutlich die Beschränkungen bischöflicher Disziplinargewalt in jenem Seelsorgebereich zu zeigen scheint, der gerade die unteren Schichten der Bevölkerung betraf. Zum Zweiten am Beispiel der Synoden auf Metropolitan- und Diözesanebene und ihrer Statutengesetzgebung. Und dies, weil diese Vorgänge bislang weniger bekannt sind und ich hier auf eigene Vorarbeiten zurückgreifen kann, die in dem Bemühen um die Sammlung der handschriftlichen Überlieferung dieser Synodalgesetzgebung bestehen, die für die Kirchenprovinzen Salzburg, Mainz und Köln weit fortgeschritten ist. Zum Dritten an Phänomenen der geistlichen Gerichtsbarkeit und dies wiederum, weil hier die Berührung mit der Laienwelt am engsten sind, die Fragen des landesherrlichen Kirchenregiments sehr deutlich hervortreten und schließlich, weil die Tätigkeit dieser Gerichte gerade in der letzten Zeit als wichtiger Faktor in den sozialen Spannungen des beginnenden 16. Jahrhunderts hervorgehoben worden ist, also wiederum Fragen der antiklerikalen Mentalität berührt werden, wie sie durch kirchliche Institutionen beeinflusst und hervorgerufen wird. Ich meine hier vor allem die Forschungen von Francis Rapp und Peter Johannes Schuler zu den Straßburger Verhältnissen. Zum ersten Punkt. Die Praxis der Pfündenvergabe im Spätmittelalter unter dem Vorzeichen kurialer Eingriffe ist so bekannt, als dass sie ausführlich dargestellt werden müsste. Wir haben ja heute Morgen schon den ganzen Vormittag davon gesprochen. Andeutungen können also genügen. In das System der Expektanzen und Provisionen, die dem Papst für eine Großzahl der Pfründen das Besetzungsrecht einräumte, hat das Wiener Konkordat von 1448 nur wenig Veränderungen gebracht. Im Grundsatz blieb das Übel, und als solches wurde es betrachtet, im Grundsatz blieb das Übel bestehen. Die kuriale Praxis der Eingriffe in die Pfründenvergabe bildet einen nicht versiegenden Gegenstand der sogenannten Gravamina der deutschen Nation bis in die Zeit der Reformation hinein. Die sich seit 1431 regelmäßig wiederholenden Forderungen nach einem deutschen Nationalkonzil gingen gerade von diesem Thema aus, am deutlichsten noch kurz vor 1500 im Umkreis Erzbischof Bertholds von Henneberg des Mainzer Kurfürsten. Die Gefährlichkeit dieser Konflikte wird auf dem gleichen Reichstag zu Worms offenbar, der auch den Auftritt Luthers vor Karl dem V. sah, auf dem Reichstag des Jahres 1521. Und der Vertreter der Kurie, der Legat Aleander, hat diesen Ernst der Lage sehr klar erfasst, wenn er nach Rom berichtete, 9/10 der Deutschen jubele Luther, Luther, während der Rest wenigstens schreie Tod der römischen Kurie. Aleander hat diese Stimmung auch bei den deutschen Fürsten und gerade bei ihnen konstatiert, So etwa, wenn er über den Pfalzgrafen bei Rhein, den er immer für einen sehr kirchenfreundlichen Mann gehalten habe und der sonst, wie er meint, im Jahr kaum 10 Worte zu sagen pflegte, wenn Aleander über diesen Pfalzgrafen Ludwig schreibt, al presente in questa consultazione ut audio ha mandato fuoro mugiti che pareva un toro in favor di Luther per dispetto delle sede apostolica. Et intendo da alcuni principi grandi che lui l'ha fatto perché si tiene offeso forte per i favori ed esempzioni concesse agli laici di Ratisbona contro lo episcopo, fratello del detto Palatino, in una causa di certa chiesa. Es liegt auf der Hand, dass hier eine höchst brisante Konstellation entstanden war. Der kuriale Fiskalismus zeitigte fortdauernd Eingriffe in landesfürstliche Prärogativen, die die Fürsten als Ausfluss ihrer wachsenden Kirchenherrschaft oder als althergebrachte Rechte auffassten. Gerade Luthers Schrift an den Adel deutscher Nation mochte da die Aussicht eröffnen, diese Belastungen abzuschütteln und den Weg zum landesherrlichen Kirchenregiment ein Stück weiterzugehen. Auch, ich füge das ausdrücklich hinzu, auch wenn dies bei Abfassung der Schrift nicht in Luthers Intention gelegen haben dürfte, so ist dieser Gedankengang bei der Abwägung von Gründen, ob man der Sache der Reformation beitreten solle oder nicht, mit Sicherheit ins Gewicht gefallen. Darauf sei hier nur kurz verwiesen, es ging bei diesen Vorgängen um Pfründenpolitik auf einer höheren Ebene, als sie uns hier interessierten soll. Es ging hier vor allem um die Domkapitels- und Stiftsherrenpfründen mit großen Einkommen, die interessierten hier am meisten. Hier aber nun, für uns soll es um die Auswirkung dieser Praxis auf die Seelsorgepfründen, auf die Pfründen cum cura animarum gehen, um jene Stellen der Kirche, an denen der Priester direkt mit den Gläubigen in Kontakt trat oder doch treten sollte, während die Augen der Fürsten eher eben auf die Bischofssitze und die Dignitäten und Pfründen der Kapitel von Kathedralen und Stiften gerichtet war, wenn dies auch nicht ausschließlich der Fall war. Auch in diesem Bereich der Seelsorgepfründen ist die kuriale Pfründenpolitik zum Zuge gekommen. Auch auf den kleineren Pfründen, das muss betont werden. Bekanntlich diente diese Praxis vor allem der Ausstattung von Kurialen, die solche Pfründen in Absentia übernahmen. Also einer Residenzpflicht nicht genügten, auch dann nicht, wenn mit der Pfründe einer Pfarrei, einer Kaplanei, einer Vikarie oder Altarpfründe seelsorgerliche Verpflichtungen oder doch liturgische Funktionen verbunden waren. Es handelt sich, es muss hinzugefügt werden, sehr oft um Kuriale deutscher Nation, die an der Kurie tätig waren und selbstverständlich an Pfründen in ihrer Heimat interessiert waren, nicht so sehr um Italiener, die mit Pfründen in Deutschland, obwohl auch dies vorgekommen ist. Zur Absenz kam in den meisten dieser Fälle auch noch die Kumulation mehrerer Pfründen in einer Hand, die so ebenfalls keinen am Ort anwesenden Inhaber hatten. Wahrgenommen wurden die Aufgaben des jeweiligen Amtes, die Pfarrei, der Messdienst, einer Altarpfründe und so weiter, durch bezahlte Vertreter, von Befehlspriestern, deren Bestellung im Belieben des Pfründeninhabers stand, der meist nicht in der Lage war, schon wegen der weiten Entfernung, die Qualitäten des Bewerbers und die Art seiner Amtsführung zu kontrollieren, oft wohl auch gar nicht daran interessiert war. Die Auswirkungen werden uns gleich noch näher zu interessieren haben. Ein Beispiel aus dem Bereich der Abtei Fulda, jenem exempten, quasi hochstiftsähnlichen Kloster in Hessen, kann das Gesagte verdeutlichen und noch einen weiteren Zug dieser Praxis klar machen. Josef Leinweber, der hier die vorreformatorischen Verhältnisse vor einigen Jahren untersucht hat, konnte hier einige kuriale Pfründenjäger großen Stils namhaft machen. Ich nenne nun die Namen: Johann Knibbe aus Hünfeld, ein Notar der römischen Rota, erhielt in den Jahren zwischen 1492 und 1501, also im Zeitraum von neun Jahren, mindestens 20 Pfründen, zumeist Vikarien, Pfarreien und Altäre in den Diözesen Würzburg und Mainz. Johannes Fabri aus Fulda, Procurator Causarum, Sollicitator Literarum Apostolicarum und Collector Plumbi zwischen 1475 und 1518, also ein längerer Zeitraum, ebenso viele, obwohl bei ihm die Stiftsdignitäten eine größere Rolle spielen. Schon die Höhe der Zahlen, etwa bei Kniebe, ist erstaunlich. Wesentlich aber noch etwas anderes. Es ist zu erkennen, dass Kniebe und Fabri diese Pfründen nicht etwa alle gleichzeitig besaßen, sondern öfter eine Pfründe gegen eine andere austauschen. Vermutlich dann, wenn sich eine mit höheren Einkünften anbot. Das heißt, bei den Inhabern solcher Pfründen und damit wohl auch bei ihren bezahlten Vertretern am Ort herrschte ein häufiger Wechsel. In die Verwaltung der mit diesen Pfründen verbundenen Seelsorge gelangt eine gewisse Unstetigkeit, die die zu vermutenden mangelnden Qualitäten jener Vertreter noch verschärft. Die kurialen Eingriffe in die Besetzung auch von Seelsorgepfründen sind die spektakulärsten, in der Forschung, auch aufgrund der Quellenlage, am gründlichsten behandelten Eingriffe, aber sie sind keineswegs die einzigen. Neben ihnen steht das Patronat weltlicher Großer, ich klammer hier die spezifisch städtischen Verhältnisse aus, über die Herr Hergermüller sich äußern wird, und die Inkorporationen in geistliche Kommunitäten. In beiden Fällen kommt es zu Auswirkungen, die denen bei der Vergabe der Pfründen an Kuriale oder durch Kuriale Gunst Begünstigte analog erscheinen. Bei der Ausübung der Pfründenkollatur durch weltliche Landesherren oder adelige Herrschaftsträger kam selbstverständlich deren Vertrauensleute und Günstlinge zum Zug. Die Gruppe der Kreaturen und Freunde, wie sie Wolfgang Reinhardt in einem anderen Zusammenhang genannt hat. Es ergibt sich zum einen wieder das bereits beobachtete Modell, Pfründenjäger mit Pfründenhäufung und Vertreterwesen oder in kleineren Verhältnissen auch die direkte Vergabe von Seelsorgepfründen an Einzelpersonen, die unter Umständen die Gunst des Kollators, nicht aber die für die Wahrnahme eines solchen Amtes erforderlichen Qualitäten besaßen. Selbstverständlich braucht das Letzte nicht in jedem Fall und nicht in jedem Fall a priori zuzutreffen. Es wäre voreilig, es als die Regel anzunehmen. Jedoch, ein Inhaber einer solchen Pfründe entwickelte von vornherein engere Bindungen an den Kollator als an seinen Bischof. Die Bindungen an den Ordinarius der Diözese lockern sich und engen dessen Zugriffsmöglichkeiten ein. Das zeigt beispielsweise sehr deutlich das Urkundenformular, das die Grafen von Katzenellenbogen, ein mittelrheinisches Landesherrengeschlecht, vom Anfang des 15. Jahrhunderts an, vorher ist es nicht festzustellen, bei der Kollation ihrer Patronatspfründen verwendet haben. Der Begünstigte versicherte eidlich, dass er bei Streitigkeiten mit den Pfarrkindern, soweit sie Untertanen des Grafen waren, sich an das Gericht des Grafen halten werde und darauf verzichte, die Sache vor das geistliche Gericht zu ziehen. Diese Vorschrift, die selbstverständlich in jenen Problemkreis des vorreformatorischen landesherrlichen Kirchenregiments hineingehört, auch wenn es kanonisch rechtlich nicht zulässig war. Diese Vorschrift macht die Lockerung der Bindungen an den Bischof sehr deutlich, die möglich war. Eine weitere Klausel zeigt auch, dass auf diesem Sektor die Unstetigkeit in der Pfründenbesetzung einkalkuliert war. Ein Pfründentausch war nur im Einvernehmen mit dem Grafen möglich und in der Tat lassen sich solche Wechsel im verhältnismäßig kurzen Rhythmus des Urkundenmaterials der Grafen von Katzenellenbogen in der ersten Jahrhunderthälfte nachweisen. Dieses Formular der Urkunden er lässt sich bis in die Jahrhundertmitte nachweisen. Das heißt aber nicht, dass sich anschließend die Verhältnisse geändert haben müssen, denn es scheint an der Überlieferung oder Verwaltungspraxis der Grafen zu liegen, dass solche Urkunden nicht mehr erhalten sind. Vergleichbare Urkunden überhaupt der Pfründbesetzung liegen nach diesem Zeitpunkt nicht mehr vor. Die Inkorporationen schließlich. Bekanntlich ist es zur Aufbesserung des Stiftungsvermögens von Klöstern und Stiftern häufig zur Inkorporation von Pfarreien und anderen Seelsorgpfründen gekommen, die die Einkünfte der betreffenden Kommunität verbessern sollten. Im Gegenzug hatte die Kommunität für die Besetzung der Seelsorgstelle Sorge zu tragen. Auch hier kam es, selbstverständlich wiederum in ganz unterschiedlicher Weise, sich auswirkend zu jenem Vertreterwesen, wie es bereits bei der Betrachtung der Kurialpfründen sichtbar wurde. Aus diesem Bereich der stiftsinkorporierten Pfarreien hat vor einiger Zeit G.P. Marschall ein Dokument veröffentlicht, das Ihnen vorliegt, das die gemeinsamen Gebrechen des gesamten Komplexes, mit dem wir uns hier beschäftigen, wie in einem Brennspiegel zusammenfasst und das den Vorteil hat, kein literarisches Zeugnis zu sein, wie die kritische Literatur jener Zeit, etwa die Reformatio Sigismundi oder die Epistola de Miseria Plebanorum, die das Elend des Niederklerus anprangert. Es handelt sich bei dem Dokument, die Überschrift fehlt, sonst hätte noch ein zweites Blatt gemacht werden müssen, es handelt sich um eine Klageschrift der Bauern von Kirchen. Das ist ein Dorf in der oberrheinischen Tiefebene, etwas nördlich von Basel und westlich von Lörrach, also auch im heutigen Deutschland gelegen, einer Klageschrift gegen das Petersstift in Basel, dem die Pfarre des Dorfes inkorporiert war. Sie ist in die Zeit um 1490 zu datieren. Die wichtigsten Aussagen dieses Schriftstücks für unser Thema lassen sich in vier Punkten zusammenfassen und ich füge gleich hinzu, dass ich sie für repräsentativ halte, denn sie lassen sich durch viele Einzelbeobachtungen aus anderen Bereichen stützen. Zum Ersten wird aus diesen Klagpunkten deutlich die außerordentlich bedrängte finanzielle Situation jener Vertreter auf Seelsorgstellen, jener Befehlspriester, die nicht die eigentlichen Pfründeninhaber waren. Zwar sah das Kirchenrecht bereits seit dem 13. und 14. Jahrhundert vor, dass bei Inkorporation von Pfarrkirchen und anderer Pfründen cum cura animarum aus deren Vermögen eine portio congrua zur Versorgung des Priesters auszuscheiden war. Aber aus Gründen, die gleich deutlich werden sollen, war diese portio congrua eben nicht congrua, nicht genügend. Und auf der anderen Seite besteht der berechtigte Verdacht, dass in vielen Fällen jener Priester die Kuratie übertragen erhielt, der bereit war, sie für den geringsten Preis unterhalb der portio congrua zu übernehmen. Im Punkt 20, Numero 20, heißt es, item, sie wollen niemanden in die Pfründe einweisen und ihm so viel geben, dass er bei uns im Dorf bleibt. Die Folgen sind vielfache, oft verzweifelt anmutende Versuche, sich zusätzliche Einkünfte zu verschaffen, sei es durch erhöhte Gebühren für Seelsorgfunktionen oder durch Übergriffe auf das Kirchenvermögen, insbesondere die fahrende Habe, Artikel 5, Numero 5. Item hat man uns einen Leutpriester gegeben, der nahm uns einen guten Überrock aus dem Kirchenvermögen und sagte, er wolle ihn zu den hohen Festen in der Kirche tragen. Diesen Rock hat er zerschnitten, um seiner Jungfrau ein Kleidungsstück daraus zu machen und Windeln für seine Kinder. Das weist zweitens auf die Lebensweise dieser Priesterkategorie hin. Sie weicht beträchtlich von dem Priesterbild ab, das in den kirchenrechtlichen Bestimmungen gefordert ist, um es gelinde auszudrücken. Insbesondere von der Einhaltung des Zölibats kann nicht die Rede sein, aber es scheint als ob nicht dies die Bauern von Kirchen besonders gestört hätte. Dem sei wie es wolle, jedoch verschärfte selbstredend die Tatsache, dass offenbar fast jeder dieser Leutpriester von Kirchen über eine mehrköpfige Familie verfügte. Seine bedrängte finanzielle Situation. Die portia congrua des Kirchenrechts war für eine Person bestimmt, den Priester, nicht für eine Familie. Marschall hat das Missverhältnis, das daraus entstand, eindrucksvoll herausgearbeitet, auch mit Zahlen, dass eben bei einer fünfköpfigen Familie, vier- bis fünfköpfigen Familie, die portio congrua, die bei Kirchen genau festgelegt ist und bekannt ist, einfach nicht mehr reicht. Drittens werden andere Gebrechen der priesterlichen Lebensweise deutlich, sowie die Unfähigkeit und auch der Unwillen, ihre seelsorgerlichen Pflichten zu versehen. Punkt 12. Wir haben einen gehabt, der war ständig betrunken. Und in der Fastenzeit sollte er die Beichte der Leute hören, aber sie mussten zu ihm ins Haus dazu gehen. Und er lag auf dem Rücken auf der Ofenbank und streckte die Füße an den Ofen und er hörte so die Beichte und zu einem hat er nur gesagt, wenn du deine Sünden bereust, so genügt das. In dieser Weise erfüllte er seine Aufgaben uns gegenüber und wir sind sehr schlecht unterwiesen worden und schlecht vorbereitet worden auf den Empfang des Sakraments. Und zwar weder mit Worten und Werken noch durch seine Christenlehre. Über die mangelnden Qualitäten dieser Priester, die vermutlich auch in ihrer Ausbildung begründet lag, es wird noch davon zu sprechen sein, über die mangelnde Qualität dieser Priester ist nichts hinzuzufügen. Deutlich aber wird gerade in diesem Punkt, deutlich wird auch etwas, das ich in der Einführung bereits angesprochen habe. Hier werden Erwartungen des Kirchenvolks an den Priester nicht erfüllt. Die Frömmigkeit der Kirchener Bauern, die nach Unterweisung in religiösen Dingen verlangte, dieses Frömmigkeitsverlangen blieb unbefriedigt. Zum Vierten. Die im Zusammenhang mit kurialer Pfründenvergabepraxis bereits vermutete Unstetigkeit in der Besetzung der Seelsorgepfründen, die durch Befehlspriester verwaltet wurden, findet hier eine ausdrückliche Bestätigung. Punkt 23. Der letzte Punkt. Wir haben jetzt den 29. Priester, in 14 Jahren. Den 29. Priester in 14 Jahren, den Sie, gemeint sind die Stiftsherren von St. Peter, denn Sie geben keinen so viel, dass er bei uns bleiben will. Wiederum die schlechte Bezahlung. Darum sind unser Gotteshaus und wir und die armen Seelen schon lange schlecht versorgt und unser Gotteshaus, wie der Gottesdienst, nimmt ab von Tag zu Tag. Ich meine, die Übersicht über einige der Auswirkungen, die auf vorgegebene Strukturen der Pfründenvergabe im 15. Jahrhundert zurückgehen, hat die Mängel und die Folgen deutlich gemacht, die sich aus ihr ergeben. Zunächst, sie betrafen gerade die Seelsorge der Unterschichten, besonders offenbar der ländlichen, die keine anderen Möglichkeiten hatten, als sich in ihrem Frömmigkeitsverhalten an ihren Pfarrer zu halten. Die Dinge liegen in der Stadt ganz anders. Obwohl die so entstehenden Missstände nicht ausschließlich der Kurialpraxis anzulasten waren, auch das dürfte deutlich genug geworden sein, so war jene Kurialpraxis doch die spektakulärste und in der öffentlichen Meinung auch am häufigsten angegriffene. Die daraus entstehenden Ressentiments konnten sich mit anderen, aus ganz anderen Motivationen genährten Äußerungen des Romhasses, etwa dem Romhass des entstehenden Nationalgefühls, wie es von Gregor Heimburg bis Ulrich von Hutten fassbar wird, verbinden und damit die Loslösung vom römischen Papsttum und die Hinwendung zur Reformation vorbereiten. Das scheint mir ein wichtiges Nebenergebnis zu sein, aber nur ein Nebenergebnis, denn unsere Hauptfrage richtet sich auf die Disziplinargewalt des Bischofs in seiner Diözese. Und es kann gar nicht bezweifelt werden, dass sie durch diese Struktur der Pfründenvergabe und die Praxis der Besetzung der Seelsorgestellen oder doch eines beträchtlichen Teils davon erhebliche Einschränkungen erfuhr. Es fällt schon ins Gewicht, dass der Bischof selbst nur einen Bruchteil dieser Pfründen nach eigenem Ermessen besetzen konnte. Und die Pfründen, die den deutschen Bischöfen zur freien Kollatur zur Verfügung standen, scheint im 15. Jahrhundert ständig gesunken zu sein. Einige Zahlen, die ich von Dietrich Kurzer übernehme. In der Diözese Worms konnte der Bischof im Jahre 1490 von 243 Pfarren, 243 nur zwei besetzen. Im Archidiakonat Xanten am Niederrhein von 143 nur einen. In der gesamten Erzdiözese Köln nur etwa 20. Im Bistum Ermland im Ostpreußen von 142 immerhin 18. In Augsburg etwa 18% der vorhandenen Pfarren. In der Kirchenprovinz Salzburg liegen die Verhältnisse offenbar günstiger. In Salzburg sind es 71%, in Freising 66%, Regensburg 32% und Passau 48%. Es scheint also da ein Ost-West-Gefälle zu gehen. Vielleicht kann Frau Weiß uns da Näheres noch dazu sagen. Aber noch wesentlicher scheint mir Folgendes. Die geschilderten Verhältnisse entzogen dem Bischof und seiner Disziplinargewalt vor allem auch bei Synode und Gericht gerade einen großen Teil jener Kleriker, auf die es bei der Seelsorge besonders ankam. Die häufig wechselnden Leutpriester auf Vertretungsbasis, bei denen eine Durchsetzung der kirchenrechtlichen Vorschrift im Hinblick auf die Klerikerdisziplin und den Lebenswandel es besonders angekommen wäre, konnten sich Disziplinierungsmaßnahmen unschwer entziehen. Das ist jener Freiraum, von dem ich gestern sprach. Damit ist nur der Extrempunkt jener Lockerung der Bindung des Seelsorgeklerus an den Bischof bezeichnet, den ich bereits angedeutet habe. Selbstverständlich ist eine ganze Skala von Nuancierungen vorstellbar, die jedoch alle auf eine Einschränkung der Disziplinargewalt des Bischofs, nicht in der Theorie, aber in der Praxis hinausliefen. Es wäre verkehrt, wollte man in diesem Zusammenhang nur die Schattenseiten ins Auge fassen, die hier jetzt ausführlich hervorgehoben wurden. Selbstverständlich musste weltliches Patronat und Inkorporation nicht immer zu Schäden der beschriebenen Art führen. Im Gegenteil, oft sind konkrete und energische Reformmaßnahmen daraus hervorgegangen. Zum Beispiel hat der Graf von Stolberg am Harz seine Patronatspfarre in der Stadt Stolberg 1473 der Universität Erfurt inkorporiert, die sie zur Versorgung eines ihrer Professoren verwendete. Eine ganz hübsche Sache eigentlich. Also ein klassischer Fall von Absentismus, denn selbstverständlich kam der Herr Professor nicht selber, sondern die Pfarre musste durch einen Vikar verwaltet werden. Aber der Doktor der Theologie, Udalrich Riesbach, der sie von 1480 bis zu seinem Tode 1488 innehat, hat sich keineswegs mit dieser herkömmlichen Praxis begnügt. Johannes Palz hat ihn gerühmt, er sei seiner Pfarrgemeinde ein Josef Salvator, ein Maccabeus Propugnator, ein Martinus Patronus und ein Udalricus Pastor gewesen. Und tatsächlich hat er sich tatkräftig selbst um diese Pfarrei gekümmert und im Einvernehmen mit dem Grafen sogar reformerisch auf die übrigen Priester dieser Kirche, die Vikare und Altaristen, eingewirkt, denen er unter anderem gemeinsames Chorgebet verordnete, für eine Pfarrkirche nicht ganz gewöhnlich. Aber gerade solche Beobachtungen, und sie ließen sich ebenso häufen wie die negativen, unterstreichen doch die eben gemachten Feststellungen. Der Bischof ist in der Durchführung von Reformmaßnahmen zumindest nicht konkurrenzlos. Und oft fehlt ihm die Möglichkeit, solche Maßnahmen in seinem Bistum in seinem Sinne zu koordinieren und zusammenzufassen. Und auch das bedeutet eine empfindliche Einschränkung seiner Disziplinar- und Leitungsgewalt in seiner Diözese. Ich wende mich nun einem zweiten Komplex zu. Zum Zweiten, die Abhaltung von Synoden auf Metropolitan- und Diözesanebene und ihre Rolle in den kirchlichen Reformbestrebungen des 15. Jahrhunderts, insbesondere auch der Funktion, die ihrer Statutengesetzgebung zufiel. Die ältere Forschung hat anzunehmen müssen gemeint, dass das Institut der Metropolitansynode und der Diözesansynode im späteren Mittelalter trotz der Gesetzgebung des 4. Lateranum in Verfall geraten ist und dass Synoden nur ganz unregelmäßig, auf keinen Fall in der geforderten Periodizität, eine Provinzialsynode jährlich und zwei Diözesansynoden im Jahr zusammentraten. Da diese Synoden ein wichtiges Instrument der Klerikerdisziplin sind, auf diesen Synoden werden einschlägige kirchenrechtliche Bestimmungen verkündet, eingeschärft und schriftlich festgehalten, auch Mängel gerügt. Da diese Synoden nicht regelmäßig stattfanden, deswegen habe der Verfall der Institution auch zum Verfall der Klerikerdisziplin geführt. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Auffassung sich im vollen Umfange halten lässt. Ich lasse dabei das Problem der Provinzialsynoden außer Acht, die ohnehin für die eigentliche Überwachung der Klerikerdisziplin weniger eine Rolle spielen. Mir scheint, was die Diözesansynoden angeht, die ältere Forschung einer sozusagen optischen Täuschung zum Opfer gefallen zu sein, und zwar einer Täuschung über die Natur der Quellen. Synoden sind im urkundlichen Material schlecht und nur zufällig überliefert. Die Forschung hielt sich für den Nachweis abgehaltener Synoden zumeist an die Datierung der auf ihnen erlassenen Statuten. Statuten, die zumeist als Corpora mehrerer Statuten erscheinen, als Statutenserie. Nun sind aber selbstverständlich nicht auf jeder Halbjahressynode einer Diözese solche Corpora erlassen worden. Wo die Überlieferung der Statuten anders strukturiert war, wo wie in Köln fast jeder Einzelerlass einer Synode auch aufgezeichnet und gesammelt wurde, wird klar, dass die Periodizität einer zweimaligen Diözesansynode, ich spreche von Kölner Diözesansynoden und nicht Provinzialsynoden, dass diese Periodizität einer zweimaligen Diözesansynode pro Jahr eingehalten wurde. Jedenfalls vom 14. Jahrhundert an, im Laufe des 15. Jahrhunderts, häufen sich die Zeugnisse in diesem Sinne, auch in anderen Diözesen. Aber ich werte sie nicht als Zeugnis für die zunehmende Einhaltung der Periodizität als Auswirkung von Reformbestrebungen, sondern lediglich für eine Änderung in der Natur unserer Quellenüberlieferung. Von der Regelmäßigkeit der Synoden wird man also ausgehen müssen. Jedoch, nicht immer hat der Bischof noch persönlich den Vorsitz geführt und, wichtiger noch, die Diözesansynode erfasste nicht immer nicht immer in der Regel den Gesamtklerus des Bistums, sondern offenbar nur noch eine repräsentative Auswahl. Das wird deutlich in Bestimmungen, die ab und an nachzuweisen sind, wie etwa in Konstanz 1468, wo zufällig eine Urkunde überliefert ist, dass zu den bischöflichen Synoden der Landdekan und ein Konfrater aus der Reihe der Pfarrer gewöhnlich erscheinen. Das ist als Usus festgehalten. Und dieser Usus wird abgeändert dadurch, dass nunmehr noch diese Abordnung von Landdekan plus einem Pfarrer noch durch einen gewählten Vertreter der Kapläne des Landdekanats ergänzt wird. Aus vielerlei Bestimmungen der Synodalstatuten und anderer Erlasse wird deutlich, dass es unterhalb der Ebene der Diözesansynode noch eine weitere Ebene von Klerikerversammlungen in den Landkapiteln, Landdekanaten oder anders benannten Organisationsformen gab, die eben nur Teile der Diözese darstellen. Es liegt auf der Hand, dass dieses Verfahren wegen der großen Ausdehnung der Diözesen gewählt wurde und wegen der außerordentlich hohen Zahl der in ihnen tätigen Kleriker, die eine Generalsynode ihrer Gesamtheit kaum noch organisatorisch durchführbar erscheinen lassen mochte. Klar wird aber auch, dass auf der Diözesansynode im unmittelbaren Kontakt mit der bischöflichen Zentralgewalt nur noch eine Auswahl des Seelsorgeklerus der Diözese präsent und vertreten war. Diese Beobachtung ergänzen die Feststellungen, die wir in unserem ersten Komplex getroffen haben. Ein großer Teil des Seelsorgeklerus bleibt durch die strukturellen Gegebenheiten der Abhaltung und des Besuchs von Diözesansynode der direkten und unmittelbaren Einwirkung dieser Einrichtung entzogen. Die entscheidende Vermittlungsinstanz zwischen Diözesansynode und diesem Teil des Klerus ist der Landdekan oder ein vergleichbarer Amtsträger, die Bezeichnungen wechseln selbstverständlich in Deutschland. Dessen Bestellung, die Bestellung des Landdekans, aber liegt in den weitaus meisten Fällen nicht in der Hand des Bischofs, nicht in seinem freien Ermessen. Es kam ganz auf die Persönlichkeit des Landdekans an, wie die Dinge, die auf der Diözesansynode verhandelt wurden, weiter vermittelt wurden. Wenn auch in der Periodizität der Diözesansynode das 15. Jahrhundert keinen Umbruch bringt, so hat doch die synodale Aktivität im Ganzen in dieser Zeit offenbar neue Impulse erhalten, und zwar auf Provinzial- wie auf Diözesanebene. Das lässt sich sehr deutlich an der Geschichte der Publikation und Kodifikation der Provinzialstatuten zeigen. Während des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts sind in Deutschland in allen Kirchenprovinzen Aufzeichnungen von ganzen Corpora von Provinzialstatuten erfolgt, die ein Extrakt des für den niederen Klerus und auch für den Laien wesentlichen Kirchenrechts und der Klerikerdisziplin enthielten. Diese Kodifikationswelle ist um 1310 in allen deutschen Provinzen abgeschlossen. Es ist unschwer zu erkennen, dass sie parallel zur Entwicklung des Dekretalenrechts und seiner Kodifikation zu sehen ist, die ebenfalls mit der Promulgation der Clementinen im Wesentlichen abgeschlossen ist. Mit diesen Sammlungen von Provinzialstatuten hat die deutsche Kirche fortan im Wesentlichen ihr Auskommen gefunden. Und damit kein Zweifel besteht, diese Kodifikationen des 13. Jahrhunderts wurden auch im 15. Jahrhundert noch benutzt, tradiert und von Metropoliten und Diözesanbischöfen als verbindlich vorgeschrieben. Die handschriftliche Überlieferung und zum Teil auch die Inkunabeldrucke seit der Mitte des Jahrhunderts lassen keinen Zweifel daran, dass diese alten Statuten noch in Gebrauch standen. Das 15. Jahrhundert hat nun neue Aktivitäten auf diesem Gebiet gezeitigt. Und diese Aktivitäten beginnen in Deutschland bereits vor dem Reformkonzil von Konstanz. Und zwar gehen die Impulse zunächst von den Reformbestrebungen des Prager Kreises um Karl IV. Aus, wo selbstverständlich natürlich auch nach Begründung der Kirchenprovinz Prag neue Provinzialstatuten notwendig wurden. Aber auch Salzburg ist diesem Beispiel noch 1384 gefolgt. Im Anschluss an das Konstanzer Konzil aber, angeregt durch die Legationsreise des Kardinals Branda Castiglione und vor allem durch das Reformwerk des Cusanus 1450-51, ist es zu neuen Kodifikationen, zu zusätzlichen Kodifikationen gekommen, die den älteren Provinzialstatuten hinzugefügt wurden. Auch auf Diözesanebene nimmt die Aktivität auf diesem Gebiet zu. Diese Statutengesetzgebung enthielt, wie bereits gesagt, den Grundbestand des Wissens um das Priesteramt, vor allem um seine rechtliche Qualität, seine ihm angemessene Lebensweise und seine Verpflichtungen. Ihr Publikationsmodus, wie er sich in der Überlieferung niedergeschlagen hat, ein Schema liegt Ihnen vor, ein Schema, das ich einer früheren Arbeit zu diesem Thema beigegeben habe. Ihr Publikationsmodus und der Modus der regelmäßigen Einschärfung, der aus diesem Schema hervorgeht, der Zwang zu Ihrem Besitz, all das trug für eine weitestgehende Publizität Sorge. Ja, es garantierte diese Publizität. Es kann getrost behauptet werden, dass Provinzialstatuten nicht lediglich aufgezeichnetes, geltendes Recht darstellten, sondern dass sie auch das Normenbewusstsein von Klerus und Kirchenvolk formten und schärften. Normenbewusstsein garantiert noch nicht Normentreue. Wir kennen das alle aus der Straßenverkehrsordnung. Die Überlieferung hält zur Geschichte der Synodalstatuten ironische Arabesken bereit, so wenn etwa der Generalvikar von Konstanz einen ländlichen Kleriker verurteilt, weil er ausgerechnet unmittelbar nach der regelmäßigen Verlesung der Synodalstatuten auf dem Landkapitel durch den Dekan in einem Wirtshaus beim Würfelspielen erwischt worden war, das die Synodalstatuten ausdrücklich verboten. Gleich viel. Im Ganzen darf man feststellen, dass die Synoden und ihre Gesetzgebung ihre Funktion im Ensemble der Maßnahmen, die zur Durchsetzung der Klerikerdisziplin zur Verfügung standen, erfüllt haben, mit den Einschränkungen, die im Lauf dieser Bemerkungen bereits gemacht wurden. Sie mussten durch Visitation und geistliche Gerichtsbarkeit als Korrektur bei Fehlverhalten ergänzt werden. Von der letzteren wird noch kurz zu sprechen sein. Über die Visitationen ist wenig zu berichten, da das Quellenmaterial uns im deutschen Bereich mit wenig Ausnahmen, wie etwa der großen Prager Visitation von 1379-81 oder einigen anderen Visitationen des späteren 15. Jahrhunderts, etwa im Bistum Eichstätt, weil uns das Quellenmaterial im Stich lässt. Eins aber muss noch hervorgehoben werden. Im Laufe des späteren Mittelalters und besonders im 15. Jahrhundert ist der Charakter der Synode als Gericht, das auch über Verfehlungen zu richten hatte, zurückgetreten. Diese Aufgabe fällt mehr und mehr dem geistlichen Richter, dem Generalvikar, zu. In den Vordergrund der Aufgaben der Synode tritt nun ganz deutlich die Instruktion der Kleriker. Eben dies war an der Geschichte der synodalen Gesetzgebung abzulesen. Diese Beobachtung lässt sich noch in einer ganz bestimmten Richtung erweitern, die mir wichtig erscheint. Im Mittelpunkt der deutschen Kodifikationen hatten Bestimmungen über das Priesteramt, insbesondere auch über das Privilegium Fori und die Libertas Ecclesiastica und die Anforderungen an den priesterlichen Lebenswandel gestanden. Nun tritt im 15. Jahrhundert das Bemühen hinzu, im engen Zusammenhang mit der Synodalgesetzgebung auch das religiöse, das theologische Wissen der Priester zu heben und zu mehren, damit er seinen Pflichten in der Seelsorge und in der Christenlehre zu erfüllen imstande war, eben das, was die Kirchener Bauern bei ihren Leutpriestern vermissten. Dieses Bestreben äußert sich in verschiedenen Aktivitäten, von denen ich zwei hervorhebe. Erstens die Synodalpredigt. Auch sie wurzelt bereits im Aufbruch der Kirchenreform des ausgehenden 14. Jahrhunderts. Zu diesen Predigten pflegte der Bischof bedeutende Theologen, Universitätsprofessoren oder angesehene Prediger zu verpflichten. In Frankreich etwa ist es Jean Gerson, der mit einer solchen Predigt vor einem Reimser Konzil 1408 Epoche gemacht hat. In Deutschland scheinen die Impulse wiederum von Prag ausgegangen zu sein, wozu der Reihe dieser Prediger übrigens Jan Hus gehörte. In diesen Predigten pflegte der Prediger ein Bild des Priestertums oder der Grundelemente der Sakramentenverwaltung zu geben, kurz eine Art Priesterspiegel zu enthüllen. Die Wirkung dieser Predigten blieb nicht auf die jeweilige Synode beschränkt, auf der sie gehalten wurden, sondern diese Predigten wurden schriftlich tradiert, weit über die Diözese hinaus, für die sie gehalten worden war. Das gilt für die erwähnte Rede des Jean Gerson in ganz besonderem Maße, für verschiedene Predigten dieser Art aus dem Munde des Straßburgers Geiler von Kaisersberg, ebenfalls um Anfang und Ende unseres Zeitraums zu benennen. Aber auch für viele andere, weniger bekannte Prediger dieser Art und etwa auch, um dem Genius Loci zu huldigen, für eine Rede, die Johannes Capistran 1439 hier auf einer Tridentiner Synode gehalten hat, die in mehreren österreichischen Handschriften überliefert ist. Zum Zweiten zu diesem Punkt, religiöses Schrifttum in Verbindung mit den Synodalstatuten. Das ganze 15. Jahrhundert hindurch und am Anfang des 16. Jahrhunderts finden sich in den Synodalstatuten oder in Zusammenhang mit ihnen Hinweise auf populäre theologische Literatur, die dem Seelsorger bei der Ausübung seines Amtes behilflich sein konnte. Doch es blieb nicht bei solchen Literaturhinweisen. In nicht wenigen Fällen wurden rudimentäre Einführungsliteratur mit den Synodalstatuten sozusagen zu einem Ganzen verbunden. Den Anfang hat wiederum Prag gemacht, wo Erzbischof Ernst von Pardubitz seinen Provinzialstatuten, das kleine Werk des Iren Thomas de Hibernia, De Tribus Punctis Essentialibus Christiane Religionis beigab und dessen Besitz für alle Seelsorger seiner Diözese anordnete. Die Überlieferung der Provinzialstatuten des Pragers beweist, dass das Büchlein in diesem Kontext verbreitet worden ist. Auch Nikolaus von Kues ist diesen Weg bei seiner Legationsreise durch die deutschen Lande gegangen und hat angeordnet, dass jeder Geistliche von dem kleinen Werk des Thomas von Aquin, De Articulis Fidei et De Sacramentis, ebenfalls eine Art Katechismus, dass jeder Kleriker wenigstens den Teil über die Sakramente besitzen müsse. Und auch hier ist das Werk wenigstens in die Überlieferung der Mainzer Provinzialstatuten auf Dauer eingegangen. Die frühen Drucke der Mainzer Synode von 1452 enthalten alle auch das Büchlein des Aquinaten. Die Liste lässt sich erweitern, doch mag ein weiteres Beispiel genügen, das die Reihe ins Umfeld der Reformation selbst hinein verlängert und daher wichtig ist. Auf der großen Reformsynode des Jahres 1536 in zu Köln, die der Abwehr der reformatorischen Lehre und zur Festigung des eigenen Standortes dienen sollte, wurden die neuen Statuten, die die ältere Provinzialgesetzgebung durch eine neue Systematik ersetzten, wurden diese Statuten kombiniert mit einem umfangreichen Enchiridion Christiane Institutionis, das der Kurkölnische Rat Johannes Gropper verfasst hatte und das ein Lehrbuch des christlichen Glaubens von gut 340 Seiten Umfang, Druckseitenumfang darstellte. Es war auch inhaltlich stark auf die vorangehenden Statuten ausgerichtet. Dieses Vorgehen der Kölner Synode von 1536 steht also ganz in der mittelalterlichen Tradition der Wissensvermittlung durch Instruktion in Verbindung mit Synodalstatuten. Dieses Reformwerk Groppers ist von den Zeitgenossen als vorbildhaft empfunden worden und als der Beginn katholischer Reform empfunden worden. Das Werk hat viele Nachdrucke erfahren, insgesamt 17 Drucke in den auf 1536 folgenden 20 Jahren, darunter auch, bemerkenswert, mehrere italienische Drucke in Verona und Venedig. Und das ist für die Überlieferung von Provinzialstatuten ein bemerkenswertes Faktum. Die sonst gewöhnlich diese Statuten vor allem handschriftlicher Aufzeichnung ganz untypisch ist. Ich kenne von den Synodalstatuten der Salzburger Kirchenprovinz, deren Überlieferungsmasse etwa 300 Handschriften beträgt, nur zwei Handschriften, die bereits im Mittelalter außerhalb der Salzburger Kirchenprovinz verwahrt worden sind. Die eine liegt im Spital von Kues und hat dem großen Nikolaus gehört, der auch Bischof von Brixen war, was zur Salzburger Kirchenprovinz gehört. Und die andere, Passauer Statuten von 1284, liegt hier in Trient und sie hat Johannes Hinderbach aus Wien mitgebracht. Was Synodalstatuten für eine fremde Diözese interessant machte, wie die Kanones der Kölner Synode von 1536, war also die begleitende, mit ihnen verbundene religiöse Unterweisungsliteratur vom Schlage der beschriebenen Werke. Auch die Prager Statuten haben auf diese Weise außerhalb ihres Geltungsbereichs Verbreitung gefunden, vor allem in der angrenzenden Salzburger Kirchenprovinz. Das mag zur Charakterisierung des Sachverhaltes genügen. Dieser selbst aber deutet auf weitere Zusammenhänge hin. Nämlich, die Synodaltätigkeit des 15. Jahrhunderts, verstanden als Instruktion der Kleriker, ist bemüht, man möchte sagen verzweifelt bemüht, einen grundsätzlichen Mangel zu beheben, nämlich die ungenügende Ausbildung der Klerikerschaft. Die ungenügende Ausbildung der Klerikerschaft, insbesondere des Seelsorgeklerus und in besonderem Maße seiner religiösen und theologischen Ausbildung. Es ist ganz offensichtlich, dass diese Bildung mangelhaft war. Die optimistischen Ansichten Friedrich Wilhelm Oedigers über die Universitätsbildung der Geistlichen, die er vor allem aus niederrheinischen Quellen zu belegen suchte, halte ich zumindest für teilweise unzutreffend, vor allem in einer falschen Richtung interpretiert. Man wird im Gegenteil davon ausgehen müssen, dass ein großer Teil des Seelsorgeklerus, mit dem das Kirchenvolk direkt in Berührung kam und Ordinarie in Berührung kam, auf dem Lande in größeren Ausmaß als in der Stadt, lediglich über Rudimente einer literarischen Bildung und über noch rudimentärere theologische Kenntnisse verfügte, selbstverständlich mit regionalen Unterschieden. Das hatte Konsequenzen. Dass die religiösen Bedürfnisse der illiteraten Schichten in Stadt und Land von Leuten wie den Kirchner Bauern unbefriedigt blieben, davon war schon die Rede. Aber in den Kreisen des Bürgertums und auch in der Handwerkerschaft hatte die Bildungsexplosion des 15. Jahrhunderts und die Entwicklungen davor eine literaturfähige Gruppe von Laien hervorgebracht, deren intellektuelles Niveau das des niederen Klerus in der hier beschriebenen Ausprägung zu übersteigen begann. Anders gewendet, das Bildungsniveau der Laien stieg während des 15. Jahrhunderts offenbar schneller als auf bestimmten Ebenen des Klerus. Einem Laienpublikum, das etwa die Bücher deutschsprachiger Erbauungsliteratur las, wie sie die Druckanzeige des Anton Sorg von 1483 anbietet, konnte ein guter Teil des für sie zuständigen Seelsorgeklerus nichts an weiterführender Unterweisung bieten. Diese Schichten sind es auch, die in den Städten die Reformation maßgebend mitgetragen haben, und einer ihrer Beweggründe war der Verdruss über die ungenügende Bildung des Klerus, über die dummen Pfaffen. Es muss bei diesen Andeutungen bleiben, die im Grunde genauerer Erläuterung bedürften. Aber deutlich wird aus dem Gesagten, dass die Bemühungen der Synoden um Instruktion des Klerus die Mängel des Bildungssystems nicht ausgleichen konnten, geschweige denn beheben konnten. Vor allem konnten sie eins nicht, dass auch der späten mittelalterlichen Priesterbildung insgesamt fehlte. Die frühzeitige Ausrichtung des zukünftigen Priesters auf sein Amt hin und die damit verbundene Lebensweise, die sich von der des Laien so stark unterscheiden sollte, in der Praxis oft so wenig unterschied. Man wird getrost behaupten dürfen, dass es außerhalb der Orden und ihren Bemühungen um die Heranbildung des eigenen Nachwuchses keine allgemein geregelte Klerikerausbildung gab. Durch synodale Maßnahmen allein war ihr Fehlen nicht zu ersetzen. Das Tridentinum hat aus dieser Erkenntnis mit der Einrichtung der Seminare seine Konsequenzen gezogen. Ebenso die schulischen Maßnahmen der Reformatoren, die vor ähnlichen Problemen standen, auch wenn ihre Auffassung vom Charakter des geistlichen Amtes sie mancher disziplinärer Probleme enthob, die im katholischen Bereich weiter bestanden. Drittens, als letzter Beispielskomplex, und ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich heute sehr lange brauche, als ein letzter Beispielskomplex ist die geistliche Gerichtsbarkeit zu behandeln, der Ausfluss der Jurisdiktionsgewalt des Ordinarius in seiner Diözese. Ich hatte ursprünglich beabsichtigt, diesem Thema viel größeren Raum zuzubilligen, ja ihm ein eigenes Referat zu widmen, auf dieser Tagung widmen zu lassen. Jedenfalls aber müssen die Andeutungen, bei denen es nun bleiben wird, unbefriedigend bleiben. Ich sage das von vornherein. Denn auch wenn die fortgeschrittenere Zeit uns eine gründlichere Behandlung nicht erlaubt, ich bin der Meinung, dass gerade dieser Themenkomplex zu den zentralen Problemen der kirchlichen Struktur der Zeit vor der Reformation gehört. Nicht zufällig hat die geistliche Gerichtsbarkeit und die Überschneidung ihrer Kompetenzen mit weltlicher Rechtsprechung, besonders ihr Einsatz zur Wahrung kirchlicher Privilegien, von jeher eine wichtige Rolle in der Ursachenproblematik der Reformation gespielt. Dies umso mehr, weil auch die zeitgenössischen Quellen diese Auseinandersetzung deutlich werden lassen. Zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen zur Information. Die geistliche Gerichtsbarkeit des Bischofs hat seit dem 13. Jahrhundert die der Archidiakone im Allgemeinen zurückgedrängt. Sie wird im 15. Jahrhundert durch Amtsträger ausgeübt, die der Bischof nach eigenem Ermessen zumeist unabhängig von anderen Einflüssen, mit Männern seiner Wahl besetzte. Das ist einmal der für die Klerikerdisziplin zuständige Generalvikar, zum anderen der bischöfliche Offizial, und in seine Kompetenz fielen auch Materien, bei denen sich geistliche und weltliche Belange berühren konnten und oft genug auch berührten. Denn diese geistliche Gerichtsbarkeit betraf nicht nur Rechtsfälle, die Geistliche untereinander auszutragen hatten, sondern auch grundsätzlich alle Verfahren, ratione personae, die Geistliche betrafen, die aufgrund des Privilegium fori nicht vor ein weltliches Gericht gezogen werden durften. Sie schützten also vor allem die Immunität geistlicher Personen und von Kirchengut gegen laikalen Zugriff. Die Kompetenz erstreckte sich jedoch ratione materiae auch auf bestimmte Rechtsfälle, von denen hier nur Ehe, Wucher und Eidverletzung genannt seien, wobei das Letztere in sich schloss, dass auch gebrochene Verträge unter diese Definition fielen. Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Ferner konnte bei Rechtsverweigerung durch ein ordentliches Gericht das Geistliche angerufen werden. Auch hier sind die Konsequenzen augenfällig. Nur der Vollständigkeit erwähne ich die geistlichen Gerichte in ihrer Funktion als quasi Notar beim Abschluss von Verträgen, als Instanz der Schiedsgerichtsbarkeit und andere Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Diese Seite ihrer Tätigkeit ist auch in der Überlieferung am besten belegt, weil sich das diesbezügliche urkundliche Material naturgemäß am besten erhalten hat. Die Organisation dieser Gerichte und ihr Apparat ist um 1400 bereits völlig ausgebildet. Sie erhalten jedoch während des 15. Jahrhunderts eine neue Qualität durch zahlreiche Gerichtsreformen sowie durch die in Deutschland im 15. Jahrhundert stark zunehmende Zahl juristisch gebildeter Kleriker und Laien, die das Personal dieser Gerichte stellen, aber nicht auf sie beschränkt bleiben. Die geistlichen Gerichte arbeiten aufs Ganze gesehen effizient. Die Klagen über Missstände im Apparat, etwa Bestechlichkeit der Gerichtsangehörigen oder schleppender Geschäftsgang, die Klagen über solche Missstände gehen nicht über das hinaus, was an solcher Kritik an Gerichten überhaupt üblich ist. Jedenfalls trifft Kritik dieser Art nicht den Kern des Problems, der hier zur Debatte steht. Dieses Funktionieren der Gerichte betrifft einmal die Strafgerichtsbarkeit des Generalvikars gegen Verfehlungen von Klerikern, jedenfalls dort, wo die Quellen einen Einblick erlauben. Gerade diese Quellen sind verhältnismäßig spärlich. Darauf ist hier nur kurz einzugehen, weil es wiederum auf das Thema der Missstände im Klerus zurückführt. Tatsächlich enthüllen die Gerichtsprotokolle, wo sie vorhanden sind, ein bedenkliches Bild. Zwar ein statistisch zuverlässiger Anteil der straffälligen Kleriker an der Gesamtzahl, die gegen die Bestimmungen des kanonischen Rechts im Hinblick auf die Sittendisziplin verstießen, ein statistisches Bild lässt sich nicht aufstellen. Zumeist handelt es sich um Konkubinat und andere Verfehlungen sexueller Art oder tätliche Auseinandersetzungen mit anderen Klerikern oder mit Laien. Keine Statistik also. Aber greift man aus solchen Protokollen gezielt die Fälle von Verurteilungen heraus, so ergeben sich doch bedenkenswerte Einsichten. Zum Beispiel aus dem Protokoll eines Erfurter Generalkommissars für 1498 für die unmittelbare Umgebung von Langensalza. Das ist, um es klar zu machen, in der Umgebung von Mühlhausen in Thüringen, jene Gegend, wo der Bauernkrieg eine seiner Höhepunkte erlebt. In der unmittelbaren Umgebung von Langensalza, ich nenne jetzt einige Ortsnamen, sage dann einiges dazu, in Haussömmern, der Pleban verprügelt einen Laien. In Lützensömmern, eine unbekannte Verfehlung eines Geistlichen, die nicht weiter genannt ist. In Hornsömmern, der Pleban beleidigt einen Gastwirt im Suff. In Sachsenburg, der Pleban begeht Körperverletzung mit Todesfolge. In Langensalza, ein Magister begeht Unzucht mit einer Witwe. In Oldisleben, Der Pleban hat Kinder mit seiner Magd. In Neuen Heiligen, der Pleban hat Kinder mit einer genannten Frau. In Gebesee, der Vikar hat Umgang mit einer, unerlaubten Umgang, muss man sagen, mit einer Nonne aus Sangershausen. Das bedeutet, diese Sammlung von Ortsnamen, in einem Gebiet von 25 Kilometer Länge und Breite gibt es kaum einen Ort, an dem sich der ortsansässige Geistliche in einem Jahr nicht in irgendeiner Weise schwer kompromittiert hätte. Die Wirkungen auf die Laien wird man in ähnlicher Weise veranschlagen dürfen, wie auf die Kirchener Bauern, nur dass die hier betroffenen Geistlichen offenbar eine Kategorie höher einzustufen zu sein scheinen, als das dort sichtbar werdende, in der anderen Quelle sichtbar werdende Klerikerproletariat. Dies ist einer der Ausdrücke, die in der Forschung in letzter Zeit gelegentlich gebraucht werden. Ich belasse es bei diesen Andeutungen. Auch die Offizialratsgerichte haben ordnungsgemäß gearbeitet. Und gerade sie werden auch, ja in überwiegender Weise, von Laien, nicht von Geistlichen, von Laien in Anspruch genommen. Zum Beispiel in der Ehegerichtsbarkeit. Und zwar scheinen, wie die neueren Forschungen von Rudolf Weigand vermuten lassen, nicht, wie man erwarten würde, machen nicht die Ehetrennungsverfahren, die Scheidungen, die Hauptmasse der Verfahren aus, sondern im Gegenteil, die Klagen auf Eheschließung, auf Erfüllung von Eheversprechen, also die Einklagung von Rechten aus einem faktisch bestehenden Zusammenleben, aus einer klandestinen Ehe. Ich verfolge dieses Thema nicht weiter. Ich vermerke nur, dass nach Weigands Meinung diese Fälle während des 15. Jahrhunderts in Deutschland besonders häufig waren, im Gegensatz zu anderen Ländern Europas. Was vermuten lässt, dass klandestine Ehen bzw. Konkubinat auch im Laienstand in Deutschland besonders häufig waren. In keinem Fall aber dürfte dieser Bereich der Judikatur des geistlichen Gerichts auf das Verhältnis der Laienwelt zur Laienwelt negativ sich ausgewirkt haben. Grundsätzlich gilt das auch für andere Tätigkeitsfelder, die aber im Einzelnen zu Schwierigkeiten führen konnten. Aus einem willkürlich herausgegriffenen Beispiel möchte ich das klar machen. Ich lasse jetzt die Personennamen weg. Im Jahr 1463 richtet der Amtmann des Grafen von Katzenelnbogen, der uns vorhin schon beschäftigt hat, an die Stadt Frankfurt ein Ansuchen. Ihr Bürger X möge den Untertanen des Grafen Y nicht mehr mit dem geistlichen Gericht verfolgen, weil sein Fall schon vor dem Gericht im Heimatort des Beklagten verhandelt worden sei. X wird vom Rat der Stadt Frankfurt befragt, erklärt sich bereit, das zu lassen, wenn Y sich ihm in der Sache vor dem kaiserlichen Gericht in Frankfurt stellt. Tut er das nicht, so bleibt es bei der Klage vor dem geistlichen Gericht. Der Fall bringt modellhaft zum Ausdruck, um was es geht. Entstand bei Verträgen zwischen Untertanen verschiedener Herren oder Territorien Streit, so traute keiner dem Gericht des anderen, dem territorialen Gericht des anderen, und der Kläger meinte sein Recht beim Gericht des bischöflichen Offizialats, das die territorialen Grenzen überschritt, besser aufgehoben. Zumal dieses Gericht sein Urteil durch Verhängung geistlicher Strafen, der Exkommunikation als Vollstreckungsmittel, Nachdruck verleihen konnte. Und es tat dies auch, das muss deutlich hervorgehoben werden, wenn keiner der beiden Parteien geistlicher war, sondern beide Laien. Die Streitsache aber ratione materie nach dem vorhergehenden Prinzip oder wegen Rechtsverweigerung unter seine Kompetenz zu subsumieren war. Aber eben in diesen Konstellationen, wie ich sie hier skizziert habe, lag die Brisanz der Tätigkeit geistlicher Gerichte in Deutschland. A. Die geistlichen Strafen, die die Offizialratsgerichte verhängten, erschienen oft losgelöst von ihrem eigentlichen Sinn. Es geht hier nicht so sehr um die oft berufene Abstumpfung von Bann, Exkommunikation und Interdikt, sondern um die Tatsache, dass ihre Verhängung dem in Rede stehenden Sachverhalt unangemessen schien. Vor allem ihre Verhängung zur Eintreibung reiner Geldschulden. Vor allem dies war der Stein des Anstoßes. Die Klagen darüber begegnen in den Reformschriften der Zeit, wie in der Reformation Reformatio Sigismundi, ebenso wie in kirchlichen Verboten dieser Praxis seit Bonifaz dem 8. Es scheint auch, als sei es regional zu besonders brutaler Handhabung dieser Vollstreckungspraxis gekommen. Francis Rapp und Peter Johannes Schuler haben das für Straßburg hervorgehoben und vor allem die unteren oder jedenfalls finanzschwachen Gruppen der Landbevölkerung scheinen davon betroffen gewesen zu sein. Es darf hinzugefügt werden, dass gerade in diesen Schichten auch andere Strafen des geistlichen Gerichts besonders häufig wirksam wurden, nämlich Strafen mit der Exkommunikation bei Säumnissen in der kirchlichen Zehntabgabe, wie sie vor allem im Bistum Eichstätt gut bezeugt sind. In solchen Zusammenhängen konnte die Tätigkeit der geistlichen Gerichtsbarkeit zu Missstimmungen führen. B. Dieser Teil der Tätigkeit der Offizialratsgerichte, wie der in unserem Beispiel vorgestellte, musste den Landesherren als schwerwiegende Durchlöcherung ihrer Gerichtskompetenzen erscheinen, ohne dass hier jetzt nähere Erläuterungen anzufügen sind. Es versteht sich, dass solche Verhandlungen in vielfältiger Weise, dass die Landesherren in vielfältiger Weise Gegenmaßnahmen ergriffen. Nicht unwichtig erscheint mir auch, dass die Gerichtsbarkeit um die Eingriffe in das Privilegium fori und die kirchliche Immunität, die sie ohnehin im Interesse der Verdichtung ihrer Herrschaft mit dem Ziel der landesherrlichen Kirchenregiments zurückzudrängen bestrebt waren, dass diese Gerichtsbarkeit zu Beginn des 15. Jahrhunderts neue Nuancierungen und Komplizierungen erfuhr. Ich behandle das hier nicht, bin aber bereit, in der Diskussion das näher zu erläutern. Ich fasse zusammen. Die Haltung der Laienbevölkerung gegenüber der Tätigkeit der geistlichen Gerichte wird man differenziert beurteilen müssen. Erstens, ein nicht unbeträchtlicher Teil der Laienbevölkerung nutzte sie als selbstverständlichen, effizienten Teil der Rechtsprechung. Man nutzte sie vor allem dann, wenn es galt, Rechtsansprüche durch Ausschöpfung aller Varianten von Rechtsprechung durchzusetzen. Zweitens, einige ihrer Erscheinungsformen scheinen offenbar vor allem im Südwesten Deutschlands Pfaffenhass und Antiklerikalismus geschürt zu haben. Und drittens beeinträchtigte sie die einheitliche Gerichtsbarkeit der weltlichen Laienfürsten und Städte. Ich betrachte gerade diesen Punkt als von besonderem Gewicht. Wir stehen nun am Ende, endlich. Und wenn Sie noch ein wenig Geduld mit mir haben, möchte ich einige Hauptergebnisse noch einmal thesenartig Revue passieren lassen. Erstens etwas, bei dessen Umschreibung ich mich nicht sicher fühle und wo ich selbst Fragezeichen setzen möchte, aber dennoch auf einen Vorschlag zur Diskussion nicht verzichten möchte. Es betrifft die Lebensweise der Kleriker. Die Kleriker hoben sich durch die Priesterweihe aus der Laienwelt heraus, erhielten durch sie eine Qualität, die nur durch umständliche, entwürdigende und scheußliche Zeremonien, die Bernhard Schimmelpfennig sehr genüsslich beschrieben hat, von ihnen genommen werden konnte. Dennoch zeigt die Praxis, wie eng verflochten die Klerisei mit der Lebensweise der Laien war, eine Lebensweise, die nach Recht und Anschauung der Zeit ihrer besonderen Qualität nicht angemessen war. Reformation und katholische Reform des Tridentinums haben die Diskrepanz auf verschiedenartige Weise gelöst, durch die Durchsetzung eines neuen Pfarrerideals, das Tridentinum durch die Durchsetzung eines neuen Pfarrerideals, jene die Reformation durch Eingliederung in die Laienwelt. Von den strukturellen Gegebenheiten der bischöflichen Gewalt und ihren Auswirkungen scheint mir ferner besonders bedeutungsvoll zu sein. Zweitens, dass, wie zu zeigen war, die bischöfliche Disziplinierungsmaßnahmen von vornherein nicht in allen Bereichen des Klerus greifen konnten. Drittens, dass trotz des teilweisen Wandels der Synode zu einem Instrument der Klerikerinstruktion ein einheitliches kirchliches Bildungssystem zur Formung der Kleriker fehlte. Viertens, dass verschiedene dieser strukturellen Gegebenheiten jene kollektiven Haltungen hervorriefen, die wir mit dem Schlagwort Pfaffenhass umschreiben oder abgemildert als Pfaffenverachtung bezeichnen können. Sie schaffen in verschiedenen Gruppen der Bevölkerung eine Disposition, obwohl sie verschiedene Ursachen haben, eine Disposition, die reformatorischen Bewegungen günstig ist, seien sie nun spontan oder gesteuert. Fünftens, das Streben nach landesherrlichem Kirchenregiment, vornehmlich stimuliert aus den Bedingungen der Jurisdiktion, ist als ganz wesentlicher Faktor zu betrachten. Es kann sich mit dem Bestreben nach Reform und Reformation zur Verbesserung der seelsorgerlichen Bedingungen verbinden oder doch damit begründen lassen. Sechstens und letztens, und dieser Punkt betrifft das gestern bereits angesprochene Problem der Periodisierung, fasst man die strukturellen Gegebenheiten der bischöflichen Gewalt in der Diözese ins Auge, so ist 1450 kein Epochenjahr. Die entscheidenden Daten liegen früher, reichen in die Zeit des Konzils von Konstanz, ja noch vorher in den Umkreis der Reformbestrebungen des Kreises Karls IV. In Prag zurück. Die Entwicklungen, die ich hier aufzuzeigen versuchte, präsentieren sich als gestreckter Prozess, in dem das Jahr 1450 durch die Momente, die ich vorhin nannte, der Bildungsexplosion und den Druck, der Entwicklung des Druckes, in dem das Jahr 1450 nur einen gewissen Punkt der Verdichtung bezeichnet. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Grazie. Abbiamo fatto un po' tardi questa massiccia relazione. Sì, alle, alle pause brauchen. Da digerire con una pausa, credo, adesso in 20 minuti. Grazie. Bemerkung machen. Es wäre gut, wenn wir das Problem der Stratifikation der Kleriker, die Termini Hoch-, Niederklerus, Klerikerproletariat und all dieses, alles was die Probleme, die damit zusammenhängen, aus der heutigen Diskussion ausklammern, weil Herr Hergemöller sich noch einmal in seinem Referat zu diesem Thema äußern wird. Wir also dann diese Fragen im Anschluss an seine Bemerkungen diskutieren sollten, weil wir sonst Dinge schon vorwegnehmen, die er behandeln wird. Ecco, allora rinviamo tutto quello che riguarda appunto la stratificazione del clero, il clero proletario, eccetera, a dopo l'altra relazione che completerà questa su questi dati. Ecco, chi chiede la parola invece? Gliederung des Klerus genannt hat und dann habe ich meinen Nachbarn gefragt und er sagte, nein, bei mir auch nicht. Ein Problem ist doch nicht nur im Spätmittelalter, aber gerade auch im Spätmittelalter, der Klerus, der nur die niederen Weihen hat, das heißt also noch nicht einmal Subdiakon ist, sodass er nach Kirchenrecht nicht zum Zölibat verpflichtet ist, nicht das Stundengebet beten muss und auch keine größeren liturgischen oder anderen Funktionen besitzt. Und dieser niedere Klerus, der kann also heiraten, er kann theoretisch weniger, praktisch aber oft, bürgerliche Berufe ausüben und genießt aber daneben das Privilegium Fori, das Privilegium Immunitatis, das heißt Steuerfreiheit, Gerichtsstand und anderes. Und das fehlte mir etwas in Ihrem Referat, weil das, glaube ich, wenn man also hier gerade, egal wie man Strukturen versteht, aber doch das reale Leben erfassen will und die Konflikte zwischen Klerus und Laien erkennen will, glaube ich, eine große Rolle, weil das ja die Leute sind, die nicht zu einem vorbildlichen Lebenswandel verpflichtet waren oder sich jedenfalls nicht dazu verpflichtet fühlten, den Laien Konkurrenz machten und dadurch doch noch viel mehr zum Hass oder Neid auf den Klerus beitrugen, als etwa Priester, die ihre Cura Animarum nun nicht so wahrnahm, wie man es vielleicht erwarteten. Und vielleicht könnten Sie da etwas nachtragen, denn das, glaube ich, ist ein Problem, was in Italien wie in Deutschland gleich groß war, aber in der Geschichtsschreibung normalerweise überhaupt nicht berücksichtigt wird. Man tut immer so, als seien alle Kleriker Priester. Und man muss davon ausgehen, dass 60-70% der Kleriker halt zu dieser unteren Gruppierung gehörten, die also alle Vorteile des Klerus wahrnahmen, aber sich von den Verpflichtungen sogar auch gesetzesmäßig normalerweise drücken konnten und also für die Laien besonders eine Gefahr darstellten, vor allem wenn man dann also wirtschaftliche Depression, Überbevölkerung und Ähnliches in bestimmten Zeiten und Regionen dann noch mit hinzuzieht, da ist doch die Konkurrenz dann besonders stark. Grundsätzlich möchte ich das Problem eingliedern in das Problem die Auseinandersetzung um das Privilegium Fori und der Libertas Ecclesiastica ganz allgemein. Denn ganz ähnlich sind ja die wirtschaftlichen Vorteile, etwa die Sie ansprechen, die solche Kleriker mit den niederen Weihen genießen, die in einem, wie Sie sagen, ein bürgerliches Leben führen, dazu gleich noch etwas, gilt das ja auch für die Bewohner der Stiftsimmunitäten in den Städten. Nicht? Das hält sich auf der gleichen Ebene, grundsätzlich gesehen, nur dass es hier eben Einzelpersonen sind, die das unter Umständen auch gerichtlich schlechter verteidigen können. Und auch, sagen wir, schlechter durchsetzen können, bei denen ja auch nicht die Kraft einer Institution wie einer Stiftskirche dahinter steht. Aber tatsächlich gibt es solche Fälle. Ich habe gerade vorhin es erwähnt, dass zum Beispiel ein Schulmeister einer westfälischen Stadt, der Hansestadt Lemgo, beim Fleischstehlen erwischt wird auf dem Markt, wiederum ein krimineller Kleriker, und dann eben auch einen Prozess gegen die Stadt anstrengt, der viele Jahre währt und die Stadt schließlich verliert. Das ist schon richtig, das gehört dazu, diese Sicht, und hat bestimmt dazu beigetragen, aber grundsätzlich fällt es unter das Problem Privilegium Fori. Das bei den Klerici Coniugati aus ihrer Lebensweise es zu den Flecken auf dem Bild der Kirche gekommen sei, das mit dieser Floskel mal umschreiben, da bin ich nicht ganz sicher. Denn sie bleiben eben und doch unterhalb der Ebene des Priestertums, und ich bin auch also eigentlich der Ansicht, dass bei denen ihr Klerikertum nicht so zur Schau getragen wurde im Allgemeinen in dem im täglichen Leben, wie gerade bei den Priestern. Ich bin also ein Kleriker, der den niederen Wein empfangen hatte, unter Umständen ein Teilstudium, Zeit an der Universität zugebracht hat oder in einer Notarslehre gewesen ist, dann rückt er ja in eine, meistens in ganz angesehene Stellen ein, wobei der klerikale Charakter seiner Person mit der Zeit offenbar verschwindet. Jedenfalls lässt sich das gelegentlich feststellen, gerade bei Leuten, die in Schreiberämter oder ähnliches einrücken. Das ist vermutlich so eine Zwischenschicht gegeben hat, die immer die Privilegien rausgekehrt hat und wirtschaftliche Vorteile wahrgenommen hat, also den Geistlichen rauskehrte, und aber ein weltliches Leben führte. Das mag in der Tat zu ähnlichen Abneigungen gegen den Klerus beigetragen haben, wüsste ich es nicht zu definieren. Nicht also eine, vielleicht eine Figur von Petrarca, der auf seinen unsittlichen Lebenswandel angesprochen wurde und man ihm nahelegte zu heiraten, dann doch sagte, nichts ist süßer als der Zölibat. Also, mal so. Ja, nicht, man hat keine Verantwortung für eine Familie, das in diesen Clark-Artikeln, die ich Ihnen vorgelegt habe, da ist ja auch die Rede davon, die lassen die Familie einfach sitzen und fangen mit woanders vielleicht wieder mit einer neuen Jungfrau und ihren Kindern an. Dass da so ein Bodensatz auch der nicht zum Priester ordinierten Kleriker mit niederen Weihen existiert hat, der solches Ärgernis erregte, kann ich mir vorstellen, aber ich kann dazu nichts sagen, denn da kenne ich keine Quellen dazu, nicht, jedenfalls nicht im größeren Ausmaß. Das ist aber, ich sage grundsätzlich, das ist eine Wissenslücke. Es mag sein, dass da mehr Material vorhanden ist, als ich jetzt im Augenblick weiß. Nur kurz dazu, wenn ich darf. Mir geht es jetzt nur darum, weil wir ja auch versuchen, dem anderen Land, also Italien jetzt, Deutschland etwas stärker auch bekannt zu machen, dass man diese Dinge vielleicht hervorhebt. Es gibt also Bestimmungen, geistliches Gericht nur für den, der auch geistlich gekleidet ist. Und insofern fällt man dann auch öffentlich auf. Und sonst hat man dieses Recht nicht. Mir, bloß weil Sie auch die Immunität nannten, das ist ja auch ein schönes deutsches Problem. Vielleicht könnten Sie einfach auch für die Borsisti und Professori della Bella Italia noch kurz erklären, weil das ja nun ein sehr wichtiges Problem ist, gerade im 15. Jahrhundert mit der Wirtschaftskonkurrenz, Märkten oder anderen, dass es in diesem Ausmaß in Italien ja nicht geben könnte, vielleicht noch kurz erläutern. Insofern kann die Diskussion auch Ihr Paper noch erweitern. Ja, es geht bei diesen Dingen kurz darum, dass innerhalb der Stadt, es betrifft zum größten Teil städtische Verhältnisse, es kirchliche Institutionen gibt, die Freiheiten für sich in Anspruch nehmen, einmal die Gerichtsfreiheit und vor allem auch die Freiheit von den städtischen Lasten. Das heißt, sie tragen nichts zum Steueraufkommen der Stadt, zur Verteidigung der Stadt, zur Erhaltung des Mauerbaus und Ähnlichem bei und sind durch diese Freiheiten wirtschaftlich begünstigt, indem sie zum Beispiel die Erzeugnisse ihrer landwirtschaftlichen Güter in der Stadt zum selben Preis wie die Konkurrenten verkaufen können, aber dadurch, dass sie keine Steuern zahlen, natürlich größere Gewinnspannen haben. Dasselbe gilt auch für die Einwohner der Immunität, nicht nur für das Institut selbst. Und die gerade auf diesem Sektor sind die Gerichte voll mit Prozessen und die Rechtshandschriften voll mit Gutachten über die Erlaubtheit des Verkaufs von Wein, Getreide und Backwaren, das sind die hauptsächlichsten Streitpunkte, durch geistliche Institute in der Stadt. Ein, wie Herr Schimmelpfennig schon sagte, ein typisch deutsches Problem, das eben die Streitpunkte um das Privilegium Fori und die Libertas Ecclesiastica in Deutschland in einem ganz besonders hellen Licht zeigt. Also, Hof und Dieberich, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort als Antwort auf Herrn Schimmelpfennig. Das Kirchenrecht macht sich die Teilung sehr einfach in Minoristen und Majoristen. Die Minoristen haben den niedrigen Wein und die Majoristen den höheren Wein. Nun ist es aber so, dass das soziologisch gewissermaßen keine Parallele hat. Denn vielfach hatte gerade der Hofklerus nur den niederen Wein, gehörte also praktisch dem niederen Klerus an, während umgekehrt der niedere Klerus, also die Altarspriester, die Lebenspriester, die Befehlspriester, die höheren Wein hatten, weil sie ja die Messe lesen mussten und das ihre eigentliche Aufgabe war. Also mit anderen Worten, der kirchenrechtliche Niederklerus war sozial gesehen der eigentliche Hochklerus und genau umgekehrt. Das werde ich morgen noch kurz erläutern. Das macht die Sache so kompliziert. Es ist nicht so, dass die Minoristen jetzt zur Hilfe des Volkes gehörten, sondern genau umgekehrt. Aber das wissen Sie natürlich, ich wollte es nur noch mal sagen. Aber, das ist aber, so schön kompliziert. Aber wie gesagt, es gibt auch Minoristen, von denen wir eben sprachen, die so als Klerici Coniugati durch die Lande streifen. Ja. Oder verteilt. Die Nebenberufe hatten, die waren entweder Barbierer, auch Chirurgen. Sie werden auch teilweise verfolgt. Ich habe Beispiele in Rostock, wo die Pfarrer die Hunde auf solche Priester hetzen. In anderen Städten werden sie teilweise verbrannt und so weiter. Da gibt es hübsche Geschichten, weil sie ebenso schädlich sein wie die Juden, werden sie verbrannt. Da gibt es Beispiele genug. Aber wenn ich noch vorstellen darf, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen zu Ihrem Vortrag, Herr Johannes. Und zwar in Anknüpfung auch an das, was wir gestern gesagt haben, was die Strukturen betrifft. Ich glaube, wir müssen einmal überlegen, ob es so etwas gibt, wie typisch spätmittelalterliche Strukturen der einzelnen geistlichen Grade, also etwa des Papstamtes, das interessiert uns hier nicht, aber auch des Bischofsamtes, der Pfarrer, der unteren Kleriker und dergleichen. Und ich glaube, aus dem Vortrag von Herrn Björneck ist sehr viel hervorgegangen, was dafür spricht, dass es tatsächlich typisch spätmittelalterliche Erscheinungsformen etwa des Bischofswesens gibt, des Bischofsamtes. Ich nenne nur mal das, was mir jetzt so aufgefallen ist. Zum Beispiel, dass die Neigung größer wird, auf die höheren Weihen zu verzichten, das, was ich eben sagte. Dass man nur die Minoristen weihen hat, also Akolut und dergleichen, mit dem Ziel, gegebenenfalls wieder in den weltlichen Stand zurückzutreten und für die Generatio Polis zu sorgen, für die Fortpflanzung der Familie, wenn der Bruder gefallen ist oder nicht zum Zuge gekommen ist oder die Schwestern okay. Da sind. Genau. Das wird also verstärkt benutzt, also dieses Mittel auf die Weihen zu verzichten, um später die Familie fortzusetzen. Adolf von Altona 1360 ist einer der Protagonisten der Kölner Erzbischofsrecht haben. Und ich glaube, man kann auch sagen, die Neigung zur Kumulation der Bistümer wird größer, verbunden mit territorialen Ansprüchen. Es gibt, Sie sprachen darüber, typische Familien, die Neigung haben, Bistümer zu kumulieren. Die Wettiner, die Wittelsbacher, in mehreren Linien, die Pfalzkampfer Rhein auch als Wittelsbacher, die Grafen von Berg teilweise, von der Tat und so weiter. Verschiedene Familien, die Diepholzer als kleine, die mir jetzt einfallen, die darauf spezialisiert sind, Bistums- und Territorialpolitik miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube, auch das ist spätmittelalterlich und entspricht dem hochmittelalterlichen Reichskirchenideal eben nicht, sondern mehr dem Territorialsystem des ausgehenden Mittelalters. Und dann könnte man noch erwähnen als typisches Merkmal, dass die Aufgaben des Bischofs in andere Hände gelegt werden. Herkömmlicherweise war dies der Archidiakon, der durch die Lande zog und Gericht hielt. Er tritt im Spätmittelalter in vielen Diözesen in den Hintergrund und es kommt der Generalvikar als Vertreter, Vicarius in den Spiritualibus, also in Temporalibus oder der Weihbischof als Vicarius in Spiritualibus und dergleichen, die an Macht gewinnen. Es treten also andere Funktionen in den Vordergrund, die heute noch wichtig sind in den heutigen Diözesen, die aber vorher nicht diese Rolle gespielt haben. Alles sehr generell gesagt. Regional gibt es immer Ausnahmen. Aber ich glaube, generell kann man das und vielleicht auch noch einiges anderes, was ich jetzt nicht so präsent habe, als Strukturmerkmale des spätmittelalterlichen Bischofsamtes definieren. Und dann wieder eine Frage eben wieder aufbringen, ob es so etwas gab, die typisch spätmittelalterliche Erscheinungsform. Und ich glaube, sie gab es schon. Beim Papsttum etwa, das Papsttum der Renaissance mit dem territorialen Nepotismus und dergleichen, auf die Pfarrer komme ich nicht zu sprechen. Und ich glaube, bei den Bischöfen kann man dieses und noch einiges mehr dann aufhören. Dankeschön, Herr Gemöller. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man typisch spätmittelalterliche Strukturen in Deutschland, in der von Ihnen beschriebenen Weise herausarbeiten kann, aber auch nur spätmittelalterlich, nicht in dem Sinne vor der Reformation, wie wir uns hier geeinigt haben, denn die Entwicklungen, die Sie angedeutet haben, liegen zeitlich früher. Setzen zeitlich früher an, spätestens im 14. Jahrhundert, zum Teil im 13. vorgebildet. Bretter Propter. Mir scheint das Entscheidende des 15. Jahrhunderts daran zu liegen. Und das wäre nun eine Frage, die nun unsere deutschen Fragen mit der italienischen Fragestellung verbinden könnten, mit den Dingen, die uns Herr Prosperi heute Vormittag dargestellt hat. Es kommt, wie ich sagte, im 15. Jahrhundert zu einem neuen Bischofsbild der Theorie, der Anforderungen, eben mit zu dem Anfang am 15. Jahrhundert. Herr Prosperi hat uns dargestellt, dass sich die Praxis des Bischofsamtes auch ändert. Sie sagten, vom Seelsorger zum Diplomatenpolitiker hin. Das Vergleichbare wäre in Deutschland eben die Entwicklung zum Landesfürsten und, wie Sie sagen, Minoristen, also zum lebenslangen Elektentum hin, obwohl ich da ein bisschen skeptisch bin, ob das in dem großen Ausmaß zutrifft, wie es bei Ihnen eben klang. Aber darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Es genügt, wenn wir sagen, er ist in allererster Linie Landesherr. Nicht? Es ist ein ganz anderes Bischofsbild. Das würde korrespondieren mit der Entwicklung, die Herr Prosperi dargestellt hat. Aber man setzt spätestens seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts und wenn ich eben recht sehe, ausgehend von Überlegungen in Frankreich, von Jason und anderen aus diesem Kreis der Reformbewegung, der auch von der Universität Paris her, ein neues Bischofsbild dagegen, wie der Bischof sein soll. Und das ist in Deutschland offenbar sehr stark propagiert worden als Gegenbild. Es würde mich interessieren, jetzt noch in diesem Zusammenhang, ob in Italien ein ähnlich starkes Rückkehr zum Bischof als Seelsorger gefordert wird. Dadurch entsteht in Deutschland eine ganz deutliche Diskrepanz zwischen Theorie und Wirklichkeit, die im 14. etwa nicht in diesem Ausmaße gegeben ist. So viel zu diesem Punkt. Weil das gerade dazugehört, der Bischof als Seelsorger oder auch der Bischof als Liturge. Ja, das gehört ja wohl. Ja, das gehört dazu. Das ist Bischof als? Als Liturge. Liturge. In Deutschland oder von Deutschland aus ist ja im 10. Jahrhundert Italien und das Papsttum liturgisch geprägt worden. Durch neue Ordines. Und im 14. Jahrhundert beginnt es und wird durch vor allem das Konzil von Basel umgearbeitet und verstärkt, gibt es ein rein deutsches Pontifikale, das nicht mehr römisch ist. Das heißt, das römische Pontifikale ist ein deutsches Pontifikale, eingeführt unter Otto dem Ersten. Und das hört in der Mitte des 14. Jahrhunderts auf, mehr oder weniger zu existieren. Und es gibt jetzt einen neuen Typus, da fehlt der Kaiserkrönungsordo, scheint nicht mehr wichtig zu sein. Es fehlt der Papstweihordo, scheint auch nicht mehr wichtig zu sein. Dafür nehmen aber Ordines zu, und zwar in ganz neuer Formulierung, über Klerikerwein, über Altarwein, über Kirchenwein und anderes. Das heißt, das unmittelbare Arbeitsfeld eines Bischofs, ob jetzt nun er selbst oder sein Weihbischof, ist immer vom Weihbischof verfasst, zuerst bei Weihbischof von Trier. Das ist was anderes, nicht? Aber das heißt, man beschränkt sich jetzt, scheint es, beim Arbeitsgebiet des Bischofs in Fragen der Liturgie auf seine Diözese. Und das nimmt im 15. Jahrhundert durch einen neuen Weihbischof also zu, wird relativ häufig kopiert, schönste Handschrift aus dem Besitz Albrechts von Brandenburg. Und hinzu kommt ein zweiter Teil, das Benediktionale, das heißt die Segnungen, die Weihen, die sonst der Bischof auch noch vorzunehmen hat, das wird dann oft angebunden. Das heißt, jetzt wird auf einmal viel stärker als im hohen Mittelalter, im späten Mittelalter in Deutschland für die liturgischen Funktionen des Bischofs ein Buch aufgestellt, das in seiner Art jetzt nur noch national ist und nicht mehr gesamtkirchlich orientiert ist. Und im 15. Jahrhundert als letzte Stufe, noch vor Trient, wird dann aber nach Trient bis ins 20. Jahrhundert hinein weiterentwickelt, noch als dritte Abteilung ein zeremoniale Episcoporum, wo dann also das Auftreten des Bischofs, wie er was wo macht und was er anhat, fertiggestellt wird. Das heißt also, hier merkt man, weil sie das Bild des Bischofs sagten, hier hätte man, sagen wir mal, dann das Manuale, wie er es zu machen hat und was er zu machen hat, ist eine Erscheinung im 14. Jahrhundert begonnen, im 15. Jahrhundert sehr stark ausgeweitet und schon so perfektioniert, dass nach Trient kaum noch was hinzugefügt werden muss. Aber darüber gibt es noch nichts. No. Io chiedo se in questo contesto non era da fare una parola anche sui capitoli cattedrali, in Germania specialmente, in considerazione del fatto che, cioè, sono d'accordo che sono una struttura antica, che quindi non definiscono il XV secolo i capitoli cattedrali, però la loro presenza continua, mi pare, a stabilire la gestione delle diocesi in Germania, partendo dall'elezione del vescovo e con addirittura tante volte decine di capitolazioni che vengono imposte al vescovo e che ne determinano il governo, e altri, ad esempio anche nel sistema beneficiale, una loro partecipazione alla direzione del sistema beneficiario diocesano. E ecco, se anche questa non era una componente da nominare e in che grado essa va tenuta presente per definire lo spettro delle strutture ecclesiastiche, specialmente in Germania. Questo. Wenn ich richtig verstanden habe, wurde gefragt nach der Mitregierung und Mitbestimmung der Domkapitel in Deutschland und ihrem Anteil an der Pfründenbesetzung in der Diözese. So, und sie beeinflusst, ja, das meinte ich mit Mitregierung. Allgemein, ja, über Domkapiteln, ja. Im Allgemeinen in Deutschland, ja. Die Domkapitel gewinnen im Laufe des Mittelalters in einem großen Teil der Diözesen ein Mitregierungsrecht, besonders etwa auch in Mainz, in der größten Erzdiözese, was natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion ausmacht. Und sie versuchen, den Bischof durch Wahlkapitulationen auf ihre Ziele festzulegen. Das hat oft, ja, ich will erst mal anders anfangen. Zunächst sind es natürlich sind diese Mitregierungsmaßnahmen des Domkapitels bestimmt durch dynastische Interessen, denn das Domkapitel ist in allen Fällen im Grunde die Repräsentation des im Stiftsgebietes, des im Bistumsgebieten ansässigen Adels, der natürlich ein Interesse hat, an der Macht des Bischofs teilzuhaben, und der meistens natürlich auch das Interesse hat, die Macht des Bischofs möglichst einzuengen, was dann sehr häufig auch in Bestimmungen, um auf die Dinge zurückzukommen, die ich behandelt habe, sich in Bestimmungen niederschlägt, die auf die Besetzung des Amtes, der Ämter in der geistlichen Gerichtsbarkeit zielen. In den meisten Fällen ist es, wie Sie sicher wissen, sind ja solche Wahlkapitulationen sind ja nach dem kanonischen Recht unzulässig, und sehr häufig ist die Wahlkapitulation nach erfolgter Wahl und Bestätigung des Bischofs kassiert worden. Das will oft nicht allzu viel besagen, dass wenn aufgrund der Machtkonstellationen vor allem im Hochstift, nicht so sehr, also in der weltlichen Herrschaft des Bischofs, die Dinge so lagen, dass der Bischof auf ein Einverständnis mit seinem Domkapitel angewiesen war, dann wurde die Wahlkapitulation in Praxis doch erfüllt. Das würde ich mit einem Wort, was ich von Herrn Elze gelernt habe, sagen, depende. Das andere, was die Pfründenvergabe insgesamt im Bistum angeht, sind natürlich die Kapitel Patronatsherren wie andere auch. Der Anteil an der Pfründenvergabe und Auseinandersetzung um Pfründen richtet sich nach der Besitzgeschichte, die dieses Bistum durchlaufen hat. Dr. Vito. Er hat noch eine Nachfrage. Mi pare specialmente però in relazione al problema della riforma ecclesiastica che il capitolo sia stata una componente frenante anche sulla buona volontà del Vescovo o del Papa per operare in una diocesi la riforma ecclesiastica, anche perché spesso le risorse a cui attingere, ad esempio, per erigere un seminario o una scuola o così, erano i benefici dei canonici, e qui occorreva il loro consenso per attingere delle risorse finanziarie, eccetera. Pensiamo ad esempio anche al problema che avevano i papi di dotare gli alunni del Germanico, del Collegio Germanico, di benefici che provvedessero al loro sostentamento, e quale difficoltà proprio di solito nei capitoli cattedrali essi incontravano per poter disporre di questi benefici. Ecco, mi pare che la posizione e la la posizione dei capitoli cattedrali sia parecchio incisiva in ordine al successo o meno della riforma ecclesiastica in una diocesi, sia essa promossa dal Vescovo o sia essa promossa e desiderata da Roma. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das mitbekommen habe. Es geht um die Rolle der Domkapitel in der Reform. Bei Durchführung der Reform. Aber was mir nicht klar geworden ist, wo es um die Schulen ging. Als Bremse für schulische Einrichtungen von Schulen und Einrichtungen, für alle Einrichtungen, ja. Für alle Einrichtungen. Dass sie sich weigern, zur Gründe zur Verfügung. Ja. Im Ganzen kann man eigentlich im 15. Jahrhundert davon sprechen, dass sich die Domkapitel eher als Hemmschuh der Reform erwiesen haben. Eine Ausnahme fällt mir eigentlich nicht ein. Und es liegt natürlich auf dem finanziellen Sektor. Ich bin nicht ganz sicher, ob es der einzige Beweggrund war, weil wir immer wieder auch von Stiftungen zum Studium und für schulische Ausbildung von einzelnen Domherren hören. Aber die Domkapitel als Ganze haben sich in den Reformmaßnahmen eher ablehnend verhalten, vor allem im Beginn der Reformmaßnahmen, die ja zum Teil da auch darauf hinausliefen, dass Domkapitel Pfründen für Doktoren freigehalten werden sollten, also für nicht, wo das Adelsprivileg ersetzt werden konnte durch einen akademischen Grad. Das erzeugte selbstverständlich Abwehrhaltungen, eine Abwehrhaltung, die sich abschwächte, im Lauf des 15. Jahrhunderts in dem Ausmaß, in dem der Adel selbst zum Studium überging und dann eo ipso wieder aufgrund Adel und akademischem Grad die Kapitelspfründen besetzen sollte. Aufs Ganze gesehen ein Hemmschuh direkter Reformmaßnahmen, aber durch die Anpassung an die Forderung der Reform, die in diesen verstärkten Zugang zum Studium geht, sich darstellt, doch eine Anpassung an die Reform in sozusagen ungewollter Weise. Aber zunächst kann man davon ausgehen, dass bei Reformen, die die finanzielle und jurisdiktionelle Seite des Kapitels beeinträchtigen konnten, die Kapitel einen Hemmschuh darstellen. Ich wollte nur fragen, gibt es in Deutschland vor der Reformation Beispiele von Statuten in Volkssprache? Ich habe in Süditalien Statuten in Volkssprache vor der Reformation gefunden. Ich bin interessiert dafür. Haben Sie auch in Deutschland? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich kenne aus Deutschland ein einziges Beispiel einer Übersetzung von Salzburger Provinzialstatuten und sonst nichts dieser Art. Es gibt, das scheint wiederum ein deutsches Phänomen zu sein, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich auf italienische Beispiele hinweisen. Es gibt Ansätze zur Übersetzung im Tschechischen, also von böhmischen Provinzialstatuten, und wir kennen sie auch relativ, ich kenne sie auf relativ breiter Basis aus dem französischen Bereich. In Deutschland haben wir nichts dergleichen. Es beginnt in Frankreich auch schon sehr früh. Die Konstitutionen des Zweiten Konzils von Lyon, die ja vergleichbar sind den Provinzialstatuten, finden wenig später eine Übersetzung ins Französische. In Deutschland nichts dergleichen. Wie gesagt, ein einziges Fragment, das heute auch noch durch die Wasserschäden in der Dresdner Bibliothek fast unlesbar geworden ist. Das ist das einzige Beispiel für Übersetzung solcher Statuten in Deutschland, das ich kenne. Das Problem natürlich ist die Bildung der Priester. Ich habe den Eindruck, dass viele Priester nicht Lateinisch verstanden, und ein Bischof, der etwas wegsehen wollte, sollte das Wissen und die Statuten in Volkssprache publizieren. Ich habe nicht verstanden, ob eine Übersetzung es handelt oder eine originelle. Das war nur Übersetzung. Es ist originäre Synodalstatuten in der Volkssprache gibt es meines Wissens überhaupt nicht während des Mittelalters. Also ich kenne da keine Beispiele, falls es welche aus Italien gibt, die von vornherein in der Volkssprache wären, das wäre sehr interessant. Was ich eben vergessen habe zu sagen ist, dass in sehr vielen der Synodalstatuten die Forderung enthalten ist, dass sie für das Volk in der Volkssprache zu verkünden sei. Es werden also von den Priestern oder vom Klerus eine Übersetzungsarbeit verlangt, die unter Umständen geschehen ist und geschehen sein muss, wie man aus verschiedenen Anzeichen schließen kann, auf die nicht weiter eingehen will, aber die keinen schriftlichen Niederschlag gefunden hat. Hier handelt es sich offenbar um reine mündliche Bemühungen. Io volevo sapere se questi statuti in volgare hanno una tradizione manoscritta o anche a stampa, perché se ho capito bene, sì, la trasmissione degli statuti a cui faceva riferimento il professor Ioane è anche a stampa, è ampiamente a stampa, e questa è la prima cosa. La seconda, volevo domandare al professore, ossia lei diceva di traduzione, ossia di un'opera, c'era anche lo schema, no, il disegno, di un volgarizzamento, di una traduzione di questi statuti da parte dei preti ai laici in volgare. Sì. Io volevo sapere se questo riguardava il complesso degli statuti o una parte delle loro norme. Cioè, io ho presente gli statuti provinciali del Sinodo Provinciale Fiorentina del 1517, dove tutta una parte, quella relativa al matrimonio, è stampata direttamente in volgare. No, sia gli statuti sono... No, è stampata in volgare. Nell'edizione a stampa degli statuti provinciali, tutta la parte, tutta la sinodo è in latino. La parte relativa al matrimonio, che deve essere annunciata dai chierici curati al popolo cristiano, è invece stampata direttamente in volgare italiano. Es ist so, die Übersetzung, die eine Übersetzung der handschriftlichen Überlieferung, das scheint eine Gesamtübersetzung der gesamten Komplexes zu sein. Aber jene mündlichen Übersetzungen, von denen ich sprach, die betreffen ebenfalls nur einen Teil der Statuten, aber nicht das Matrimonium, sondern das Privilegium Fori. Nicht? Das war das Wichtige, was der Laie wissen sollte von den Synodalstatuten. Darauf kam es besonders an. Es gibt einzelne deutschsprachige Teile der Synodalstatuten in der Drucküberlieferung vor allem, aber das sind dann Anhänge, die religiöse Unterweisung betreffen, von der ich auch sprach, die auch an das Volk weitervermittelt werden sollen, etwa bei den Augsburger Synodalstatuten, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und ähnliche Dinge in deutscher Sprache, die aber nicht mit dem eigentlichen kanonischen Recht etwas zu tun haben. Ein Anhang, ja, ein Appendix. Posso rispondere alla... Yeah. Brevemente. Lo statuto che ho trovato è in volgare ed è in traduzione manoscritta. Ecco, dicevo che non mi è chiaro se si tratta di una traduzione o di un testo originale. Ho l'impressione che sia di un testo originale, perché all'inizio si dice chiaramente che il vescovo vuole che tutti i sacerdoti della diocesi comprendano il testo e lo mettono in pratica, e quindi dice di averlo appunto pubblicato in adesso non ricordo l'espressione esatta, comunque dice in lingua volgare. Ecco, ma pubblicato o emesso? Emesso, cioè è emesso. Questo è molto diverso, cioè pubblicato no. Io credo che sia molto possibile. Sul pronunciato in lingua volgare avrei delle forti la parte iniziale. Almeno io non lo conosco, ecco. Però di questi statuti non esistono altre copie, ne ho trovato soltanto una manoscritta e non c'è il testo latino. E la cosa singolare è che questo vescovo è stato molto attivo, se non addirittura uno dei protagonisti della prima fase del Concilio di Trento. E quindi mi sembrava che questo testo in volgare, ecco, potesse essere messo in collegamento con l'attività di questo vescovo, tra l'altro quasi del tutto sconosciuto, Loffredo, non ricordo il nome, insomma è stato molto attivo nella prima fase del concilio, soprattutto nel sostenere posizioni di tipo conciliarista. E quindi mi sembrava plausibile che questo testo potesse essere in volgare. Cioè, in ogni caso, anche se si tratta di una traduzione coeva, può darsi che sia stato redatto... No, il significato in ogni caso è forte lo stesso, ecco. Sì, è solo che cronologicamente è un po' in alto. Ma prima, è stato nato mi pare nel 1528, prima del concilio. Sì, ma però è molto tardo rispetto ai fenomeni di cui parliamo. Gut, Herr Dormaier. Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage, Herr Johannes. Sie zählten zu den strukturellen Gegebenheiten, die zu einer wachsenden Pfaffenverachtung im 15. Jahrhundert geführt haben könnten. Unter anderem das Bildungsniveau, dass das Bildungsniveau von Laien relativ schneller gestiegen sein könnte oder gestiegen ist in bestimmten Schichten als das als das Bildungsniveau der Kleriker, da sie sich sonst fast ausschließlich mit den Verhältnissen auf dem Lande beschäftigten, was ich also auch sehr lehrreich fand, war mir jetzt nicht ganz klar, ob diese Bemerkung auf die Verhältnisse auf dem Lande gemünzt war oder auf die Verhältnisse in den Städten. Wenn sie auf die Verhältnisse auf dem Lande gemünzt waren, würde mich interessieren, welche Laien Sie da im Auge haben, deren Bildungsniveau gestiegen sein soll, relativ schneller als die der Kleriker und denen als der Klerus nichts mehr zu bieten hatte. Es ist hauptsächlich auf die Städte gemünzt und dann natürlich auf ein bestimmtes bestimmte Schichten des Bürgertums bis in die Handwerksmeister hinein. Ich sagte ja auch, dass die Schichten sind, die dann die Reformation tragen, aber das habe ich nicht so genau speziell gesagt. Das bezieht sich und wahrscheinlich auch auf den Adel. Auf verhältnismäßig große Kreise des Adels. Ich kann da über Niederdeutschland nicht so viel aussagen, aber für Oberdeutschland ist auf dem Niveau der Reichsritterschaft offenbar, also auf diesem Niveau, doch eine verhältnismäßig starke Bildung gewesen, die eben sehr viel schneller gewachsen ist als in dem Klerus, mit denen dies unter Umständen zu tun hatten. Es ist nicht mehr länger so, dass der Kaplan des Adligen gelehrter ist als der Adelige selbst unter Umständen. Wenn Sie eine Figur sich ansehen wie Götz von Berlichingen, wo wir knapp an der Zeit der Reformation stehen, dann haben Sie in etwa das Bildungsniveau, was ich im Auge habe. Was die niederdeutschen Verhältnisse angeht, auf die Bildungsverhältnisse des Personenkreises abzielen, die dann den fürstlichen Rat, die Kanzlei und so weiter bilden, dann würde ich Ihnen auch recht geben. Nein, also die würde ich von vornherein ausklammern, die sind so gebildet, die beziehe ich da nicht mehr ein. Zurückkommen darf, nicht, dann muss man eben doch bis in weit ins 15. Jahrhundert, bis ans Ende des 15. Jahrhunderts feststellen, dass sich aus den Vermerken am Schluss solche Rechnungen ganz eindeutig ergibt, dass es nicht so ist, wie Sie halt selbstverständlich voraussetzen, dass also der Mann, für den die Rechnung gemacht wird, also der Landesherr oder auch der fürstliche Rat in jedem Fall gebildeter sein musste als der Kaplan, der das Ganze abgefasst hat. Also es gibt jedenfalls Vermerke darüber, dass das Ganze vorgelesen werden musste, zum Beispiel. Darauf schließen lässt, dass der entsprechende Rat oder auch der Landesherr selbst die Amtsrechnung selbst nicht lesend kontrollieren konnte. Aber wie gesagt, ich kann die Verhältnisse in Niederdeutschland nicht in diesem Ausmaß beurteilen. Was wir an Bibliotheken, an Adelsbibliotheken des 15. Jahrhunderts im Süden kennen, so ist es vergleichbar mit dem, eben seit der Druck verfügbar, ist es vergleichbar mit dem, was in den Städten an geistlicher Erbauungsliteratur gelesen wird. Das ist der Heiligen Leben, das ist Erbauungsliteratur wie von der Erkanntnis der Sünd, also ein Beichtspiegel. Das ist die Übersetzung, aber auch oder die deutsche Bearbeitung der Summa Johannis des Johannes von Freiburg durch den Bruder Berthold, die eine Summe zieht des Kirchenrechts, aus der Laie auch erfahren kann, was rechtens ist im Kirchenrecht. Und die Untersuchung der Handschriften, gerade dieses Werkes, hat ergeben, dass es im südostdeutschen Bereich, in Österreich und in Bayern, von den Landrichtern, von den ungelehrten Richtern gebraucht worden ist, zur Ergänzung der Spiegelliteratur, und das zeigt doch ein Bildungsniveau, das auch im Adel verhältnismäßig hoch ist. Und das vermutlich höher liegt als jener Gruppe des Klerus, die ich hier vorgestellt hatte. So möchte ich das präzisieren. Herr Stöhle. Ja, zu der Auseinandersetzung der Bildungslehre seit 1550. Ja, langsam. Ja. Zu dem Aspekt des Auseinanderklaffens der Bildungslehre zwischen Klerikern und Laien seit 1550 hatte ich eine Frage, die ich im Zusammenhang der Periodisierungsproblematik stellen wollte. Auf der einen Seite haben Sie, Jonek, das Datum 1450 kritisiert von der Reformtradition, die sich in den Bistumsstatuten und so weiter niederschlägt und eine Linie von Karl IV. Etwa und von dem von Konstanz aus gezogen, die für die eben das Datum 1450 nicht relevant ist. Aber gerade jetzt für diesen Aspekt des Auseinandertretens der Bildungsschere wäre da eine Annäherung an das Datum. Vielleicht habe ich es nicht deutlich genug gesagt. Ein Augenblick. Per penitenza chiediamo al dottor Stöhle di fare un riassunto in italiano, siccome lui conosce l'italiano. Bitte, eine Stunde in Fasso auf Italienisch, ja. Troppo poco. Entschuldigung, ja? Können Sie? Ne? Non lo so, si riesco a farlo. Non ha parlato del problema del decalage fra la cultura dei laici, dei clerici dal 1450 in poi in connessione con il problema della periodizzazione. Ich will daran erinnern, dass ich diesen Komplex gerade am Anfang gesagt habe. Für diesen Komplex erkenne ich das Jahr 1450 eine bestimmte Bedeutung zu und man solle das im Hinterkopf behalten. Aber ich relativiere es gleich wieder nach der anderen Seite. Es ist ein bestimmtes Datum der Verdichtung solcher Dinge. Die Laienbildung im Bereich religiöse Erbauungsliteratur, die zu einem großen Teil Übersetzungsliteratur ist, hat ihre Wurzeln in dem gleichen Bereich wie die anderen Erscheinungen, hier nicht so sehr im Prager Kreis, aber im Wiener Kreis um Albrecht den V. etwa und strahlt von dort aus, zumindest auf das obere Deutschland. Sie gewinnt aber eine neue Qualität eben durch den Buchdruck, wo nun diese bereits andauernde Übersetzungstradition deutschsprachiger, volkssprachlicher Werke nun auf einmal in ganz anderer Weise verfügbar ist. Und eben das würde ich mit dem Wort ein gewisser Punkt der Verdichtung, aber nicht eine strukturelle Veränderung, sondern nur eine weitere Ausdehnung. Posso prendere la parola io un istante? Io vorrei ritornare sul problema dei capitoli, Don Capitani, ma più in largo forse. Cioè, la mia domanda è questa. In questo periodo, 1450-1520, ecco, c'è in Germania una perdita di potere dei capitoli? Cioè c'è una dinamica Niedergang von... Der Niedergang der Macht. Der Macht, oder nicht. Ecco, io credo che un po' in Italia, per esempio il problema dell'elezione stessa dei vescovi, anche per i motivi che ha detto Prospero stamattina, in questo periodo sfuga man mano, cioè correggimi Adriano, insomma, ecco, ma ci sia una diminuzione certamente del peso dei capitoli, direi in proporzione alla crescita del peso del rapporto politico del signore. Però questo, a mio avviso, non deve essere interpretato come una perdita del potere economico dei capitoli, ecco, nicht wirtschaftliche Niedergang, nur politisch in Italia, adesso mi correggi poi, perché, ecco, cioè attraverso il diritto di patronato e dei capitoli o delle famiglie in qualche modo patriziato, del patriziato cittadino, ecco, noi abbiamo una specie di trasformazione, direi, del primitivo potere di governo o di congoverno, Mitregierung, dei capitoli col vescovo che caratterizzava il periodo precedente, invece in una serie, in un potere direi più sotterraneo, economico legato all'istituto del giuspatronato. Qui probabilmente è appunto uno dei punti molto interessanti della relazione Johannek, questo problema del giuspatronato, specialmente credo per i benefici, non i benefici mai maggiori, perché in questi appunto il peso politico è predominante, ma per i benefici minori, insomma, ecco, attraverso il giuspatronato, almeno in Italia, si mantiene saldo un legame di interesse tra il ceto nobiliare alto borghese, chiamiamo così, insomma, ecco, dopo poi queste sono tutte definizioni molto approssimative, ecco, e il mondo clericale. Anche il Concilio di Trento, in fondo, non potrà abolire il giuspatronato. Ecco, il giuspatronato continua, nonostante tutte le precauzioni del Tridentino, insomma, ad avere un peso enorme, anche, mi sembra, nella società ecclesiastica italiana del Seicento, con io vedo una certa continuità in questa, diciamo così, alleanza di interesse che sta sotto l'alleanza politica, diciamo così, di cui parlava Prosperi stamattina, insomma, mi sembra, ecco, e chiedevo se si poteva anche in Germania intravedere un processo di questo tipo, ecco, che tocca anche, e ho finito, anche il problema forse degli ordini minori, ecco, perché certamente con la, come dice Jedin, con la Verkirchlichung dell'apparato ecclesiastico, e certamente gli ordini minori cessano di avere quella funzione mista di cui parlava Johannek prima, cioè di interscambio tra la società civile e quella religiosa. Ecco, però credo che bisogna andare adagio a ritenere che loro finiscano col Concilio di Trento, una loro funzione. Ecco. A me è colpito il fatto, per esempio, che Benedetto XIV, per citare un episodio tardo del Settecento, è diventato prete soltanto a 50 anni, se non mi sbaglio. Da priester nur am 50 Jahre, als er 50 Jahre alt war. E das war 18. Jahrhundert. Cioè, gli ordini minori non cessano, ma sono in qualche modo convertiti ad una carriera ecclesiastico-burocratica o statale in Italia, anche politica di un certo tipo. Zum Ersten, die einen Macht, der einen Niedergang der Macht der Domkapitel in dieser Zeit kann ich nicht konstatieren. Was die wirtschaftlichen Dinge angeht, so teilen Sie die allgemeinen Wechselfälle der Agrarkonjunkturen und der finanziellen Finanzkonjunkturen und Ähnlichen. Aber eine politische Macht der Domkapitel ist im Grunde nicht festzustellen. Sie hat in gewisser Weise Einbußen erlitten, zeitweise und lokal, aber nicht in großem Ausmaße im Zeichen der Gegenreformation, die die Position des Bischofs oft stärkte. Aber das fällt meines Erachtens auch dies nicht ins Gewicht. Die zweite Frage war nach der Kontinuität des Patronats über das Mittelalter hinaus. Auch Dies ist ungebrochen weitergelaufen, was zum Teil zu, gerade in so zersplitterten Gebieten wie Franken zu grotesken Zuständen geführt hat, dass zum Beispiel der Bischof von Würzburg das Patronat über lutherische Pfarren hatte und gezwungen war, gelegentlich den lutherischen Pfarrer auf seine lutherische Rechtgläubigkeit zu prüfen. Das soll es gegeben haben. Also auch hier eine durchgehende Linie über das Tridentinum hinaus. Die Frage nach den Minoristen, nach den Inhabern der niederen Wein, auch die sind kontinuierlich da bis zum Ende des Alten Reiches im Grunde. Aber ich sehe hier, und das führt uns nochmal auf das Thema von vorhin zurück, Herr Schemmelpfennig, die Inhaber niederer Wein sind nun endgültig nur noch im Grunde in der sozialen Obergruppe des Klerus vertreten. Also unter den Domherren, zukünftigen Bischöfen und ähnlichen Personen. Was nach dem Tridentinum verschwindet, das ist, sind die Klerici Coniugati, die sich auf einer niederen Stufe durchs Leben schlagen. Und hier meine ich, sei doch wohl, könnte unter Umständen ein Unterschied zwischen Deutschland und Italien festzustellen sein. Ich kenne die Verhältnisse nicht so gut, aber aus abseitigerer Lektüre, aus der Lektüre abseitigerer Literatur, Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, scheint es mir in Italien noch diese Erscheinung des Minoristen in größerem Ausmaß zu geben, als es das in Deutschland gibt im 18. Jahrhundert. Also die Gestalt des Abate, wie Casanova und ähnliche Figuren eine ist, das haben wir in Deutschland nicht in diesem Ausmaß. Dass also noch niedere Wein ausgeteilt werden aus irgendeinem Grunde, die dann nicht weiterführen. Aber es mag sein, dass das also wirklich ein Fehlgriff in der Literatur gewesen ist. Ma io credo proprio che su questo punto dei capitoli in cattedrale o meno ci sia una forte differenza di vicenda tra l'Italia e la Germania, perché in Italia, come pare che tu Claudio stavi dicendo, e io dovrei confermare, c'è un declino già dal tardo Medioevo, c'è un declino della vitalità dei capitoli, e direi c'è un declino per ragioni interne alla Chiesa, perché per due ragioni: la nomina, la creazione della cosiddetta vicario episcopale, che credo sia anche cosa comune per esempio alla Francia, mentre vorrei chiedere al professor Johannek se il vicario episcopale in Germania si viene formando, quello che i francesi chiamano l'esofficialité. Ecco, questo vicario episcopale, che ha una posizione forte, estromette gradualmente almeno le cariche capitolari, come quella preeminente, che era fondamentale nel governo della Chiesa, non solo della Chiesa cattedrale, ma anche del clero diocesano, che era quella dell'arcidiacono. Quindi da noi c'è una caduta dei poteri dell'arcidiacono, che è il primus nell'ambito capitolare, più dell'arciprete, e invece una salita, una creazione del vicario episcopale con funzioni giurisdizionali ben precise, sul suggerimento della procedura che si dice romano-canonica. Quindi c'è già un fatto di questo genere interno. Poi il secondo fatto è quello che i capitoli vengono espropriati perché il papato, la curia romana, si riserva le nomine dei vescovi. Quindi una delle funzioni più tipiche del capitolo, quella di eleggere il vescovo, viene espropriata dalla riserva e dalla vocazione a Roma della nomina vescovile. Ora, tutto questo mi sembra che in Germania non avviene, mi sembra che il professor Ligrone, che abbia appunto detto che lui non constata questa caduta della, nel 400, della funzione capitolare, perché se non sbaglio, e vorrei conferma, i capitoli continuano ad eleggere i vescovi, io credo che sia arrivati fino ai giorni nostri, se non ancora adesso, sono i capitoli che nominano, non vorrei essere forse, forse non sono sicuro di questo, ma credo che la nomina capitolare salva la conferma romana è ancora in uso, ora da noi tutto questo non c'è. Quindi chiederei al professor Ivani che anzitutto il problema se può dirci qualcosa sul vicario capitolare, l'esofficialità per la Germania, che sarebbe già un punto di divario notevole, e poi appunto su questo, sulla continuità della nomina, della elezione vescovile da parte del collegio capitolare, cattedrale. Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden, aber ich fürchte auch, dass wir vorhin auch in nicht ganz untypischer Weise aneinander vorbeigeredet haben. Die Macht des Kapitels bleibt selbstverständlich voll erhalten auf dem weltlichen Sektor, weil das deutsche Bistum ja auch ein Hochstift, eine weltliche Gewalt ausübt. Auf dem geistlichen Sektor zieht es sich zurück. Nicht, weil wir, was schon damit zusammenhängt, mit was wir diskutiert haben, die Rolle des Kapitels bei den Reformen. Es wird also nicht so sehr aktiv im geistlichen Bereich, was aber nicht hindert, dass es versucht, die geistlichen Ämter, die der Bischof zu vergeben hat, in seine Gewalt zu bekommen, insbesondere die Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit. Selbstverständlich ist seine Bedeutung immer groß geblieben, was die Wahl des Bischofs angeht. Was ich nicht ganz verstanden habe, war das Verhältnis von Domkapitel und Offizialat. Habe ich das richtig verstanden, dass in Italien der Offizial ein... Svuotamento, wie sagt man auf Deutsch? Dei poteri del capitolo. Ein Ausfluss der Macht des Kapitels ist, dass er vom Kapitel bestellt wird. Die Jurisdiktion. Das ist... in Deutschland ist der Offizial ein Werkzeug des Bischofs, ein Instrument des Bischofs, das gegen das Kapitel sich durchzusetzen hat. Es gibt aber deutsche Diözesen, in denen das Kapitel auf die Bestellung des geistlichen Richters einen Einfluss behält oder sie sogar in der Hand behält. Ein Beispiel dafür ist Bamberg, wo die geistliche Gerichtsbarkeit in der Hand des Domdekans liegt. Aber abgesehen von solchen Sonderfällen, die im Südosten häufiger sind als anderswo, ist der Offizial ein Instrument des Bischofs und nicht des Kapitels. Der Bischof gewinnt hier aufs Ganze gesehen, verallgemeinert gesprochen, die Oberhand über das Kapitel. Herr Schimmelfennig? Ja, vielleicht könnte man das so erklären, Herr Postolcini, dass in Italien das traditionelle Amt des Archidiakons bestehen bleibt. In Deutschland wird der Archidiakonat normalerweise im 13. Jahrhundert vom Dompropst, manchmal auch vom Domdekan, inkorporiert. Das heißt, häufig ist der wichtigste Archidiakon der Dompropst. Und wenn der Bischof jetzt seine eigene Gerichtsbarkeit durchsetzen will, muss er ein neues Amt schaffen. Und das ist dann der Offizial oder sein allgemeiner Vertreter, also der Generalvikar. Das heißt also, in Deutschland läuft das dann so, weil im 13. Jahrhundert häufig der Bischof seine Macht zeitweise zumindest vollkommen ans Domkapitel verloren hat, seine Gerichtsbarkeit vor allem, werden neue Ämter geschaffen, um gegen das Domkapitel durch die neuen Ämter sich erneut durchsetzen zu können. Und dieses Problem ist in dieser Schärfe, glaube ich, in Italien nicht da. Ich wollte gleich eine Zusatzfrage stellen. Ja. Vielleicht können Sie es dann noch weiter erklären. In Deutschland gibt es auch noch ein Problem, was es in dieser Form in Italien meines Erachtens nicht gibt. Im 15. Jahrhundert, aber auch schon vorher. In Italien residiert der Bischof normalerweise in seiner Bischofsstadt. In Deutschland wird er seit dem 13. Jahrhundert häufig, vor allem im 15. Jahrhundert, nicht mehr in die Stadt hineingelassen. Er ist vertrieben. Er residiert häufig außerhalb. Und er braucht häufig die Zustimmung des Domkapitels, vor allem aber des Stadtrates, um in seine Bischofsstadt hineinkommen zu können, zu weihen, zum Zenoten abhalten und andere. Und das war meine Frage dann auch, ob nicht bei den Fällen, wo das dann richtig durchgesetzt wird, das Domkapitel, das in der Stadt ja bleibt, natürlich auch noch eine andere Macht in der wichtigsten Stadt des Bistums besitzt als der Bischof. Ist die Diözese groß genug und das Territorium geteilt, wie etwa bei Mainz, dann nimmt man halt Erfurt oder Aschaffenburg und setzt sich da als Bischof zumindest durch. Aber Eichstätt oder Augsburg oder Bamberg, wo eine größere Stadt neben der Bischofsstadt eigentlich nicht existiert, ist dann die Macht des Bischofs entweder auf das Land beschränkt oder er muss immer Kompromisse schließen mit Domkapitel, mit Stadtrat, um eventuell eine eigene Politik durchsetzen zu können. Und ich glaube, das ist gerade auch für das 15. Jahrhundert nicht unwesentlich, fehlte vielleicht bisher. Ja. Zunächst noch zur Ergänzung zu den Archidiakonen. Die meisten Archidiakonate werden ja auf Kanoniker als Domkanoniker übertragen. In den meisten Diözesen sind die weitaus meisten Archidiakonate in der Hand des Kapitels und das führt zu den Entwicklungen, die Sie dargestellt haben. Was die Nichtresidenz der Bischöfe angeht, so haben sie häufig, wie beispielsweise der Kölner Bischof, der ja nun ein Beispiel par excellence dafür ist, der hat seine Synoden in Bonn abgehalten. Die finden also völlig unabhängig von der Bischofsstadt statt und auch die Weihen sind zum Teil in Bonn erfolgt. Ob es auf die Ausübung der geistlichen Gewalt des Bischofs einen derartig großen Einfluss hatte, dass er außerhalb der Bischofsstadt gesessen hat und dass das Funktionen dem Domkapitel wieder zugeschoben habe, das möchte ich bezweifeln. Denn das Offizialat agierte, wenn ich recht sehe, doch gelegentlich auch ohne den Bischof nach in der Bischofsstadt, die er selbst nicht mehr betrat. Wenn ich an Worms und Speyer denke, da sitzt der Offizial in der Stadt, während der Bischof in Ladenburg bzw. im Bruchsal oder auf anderen Burgen des Territoriums sitzt. Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. In Bamberg ist die Situation für den Bischof ja nicht so scharf und trotzdem hat da das Domkapitel mit dem Domdekan die Gerichtsbarkeit in der Hand. Ich meine, wir kommen da mit Generalisierungen vorerst nicht weiter. Ja, das ja. Aber es ist ein Problem, das man bedenken sollte. Abbiamo ancora, credo, 20 minuti, insomma, al massimo, perché poi per le 7 c'è l'autobus, quindi abbiamo ancora un paio di... Ja, zu dem Thema Entwandlung der Kapitel habe ich noch eine Frage, ob es eine Verbindung gibt zwischen dem, was Sie als Reformbestrebung am Anfang hier als Reformbestrebung auch von Leuten, von denen man es dem sittlichen Lebenswandel nach nicht erwarten würde, dass sie durchgeführt werden. Sie haben das Beispiel der Klosterreform des Bischofs von Paderborn geführt. Ja. Und das wird, das klingt seltsam und widersprüchlich, wenn man also als Voraussetzung für Reform ein sittlich befestigtes Leben annimmt. Auf der anderen Seite klingt es aber nicht, überhaupt nicht seltsam oder verwunderlich, wenn man Reform auch als eine Möglichkeit der Machtausübung oder der Machtsteigerung oder Machtintervenierung oder sowas betrachtet. Und dann wird also aus dem scheinbaren Widerspruch durchaus auch etwas Vereinbares. Gibt es neben diesem Beispiel der Klosterreform auch Beispiele dafür, dass diese Reformbestrebungen, Reformanstrengungen des Bischofs auch gegen das Kapitel gerichtet sind? Wenn ich noch Illustration einen aus einer ganz anderen Zeit bringe, zum Beispiel was ich von der Durchführung der Tridentiner Beschlüsse in Spanien, die ja sehr schnell dann eingeleitet wurde, gerade die Tridentiner Reform eingesetzt wurde, zur Entmachtung in der Kapitel. Hat es sozusagen sowas auch in dieser Zeit und in dieser Sprache gegeben? Das, was den ersten Teil Ihres Beitrags stimme ich Ihnen vollkommen zu, das ist, ja, wenn man so viel anschneidet, dann fehlt manchmal eine Koppelung. Das ist selbstverständlich, stimme ich Ihnen zu, dass Reform auch Machtzuwachs des Bischofs bedeutet. Und dass man versucht hat, insbesondere eben im Anfang des 15. Jahrhunderts, Domkapitel, auch im Domkapitel zu reformieren, das ist vielfach nachzuweisen und hat, ich möchte da auch dieselben Gründe unterstellen, zumindest mitschwingend, die Sie angedeutet haben. Einen so krassen Fall, dass ein absoluter bischöflicher Nichtsnutz versucht hat, sein Domkapitel zu reformieren, den vermöchte ich nicht beizubringen. Es scheint mir auch, dass diese Reformversuche der Kapitel selbst im 15. Jahrhundert eher abgenommen haben. Es gibt, wir haben vorhin gesprochen, in Salzburg, da das ohnehin ein reguliertes Kapitel ja ist, die wieder auf Trab zu bringen, und in Brandenburg mit Stefan Bodecker, den ich vorhin nannte, das ja auch ein reguliertes Domkapitel ist, da liegen die Dinge meines Erachtens anders, weil es da in den Rahmen der Ordensreform hineingehört. Aber in den anderen Kapiteln, in den nicht regulierten Kapiteln, scheint es mir, die Kapitelreform im fortschreitenden 15. Jahrhundert zurückzutreten. Altre domande? Abbiamo ancora 10 minuti. Erschöpft. Siamo tutti stanchi, allora concludiamo.